Stefan Tietze ist heute bei ja, uns. Ja, Tietze. Wir haben heute schon gehört, gerade eben, wir haben einen Gast. Und wir sind sehr stolz auf diesen Gast. Wir wollen ja tatsächlich seit 10 Folgen, glaube ich, bei Folge 10 wollten wir das erste Mal einen Gast einladen und haben es tatsächlich nie geschafft, weil niemand Bock hatte, bei uns mitzumachen. Aber heute, endlich hat es tatsächlich mal funktioniert. Und ich glaube, ich höre mal ganz kurz, ist er bereit? Okay, er ist bereit. Du kannst jetzt reinkommen. Hier ist er! Herzlich willkommen im Podcast UFO! Olli P! Einen wunderschönen guten Abend. Ja, schön, dass ich hier sein darf bei euch. Und da komme ich dreimal. Ja, Herzlich willkommen, geil. Olli P. Das ist total geil, wir sind total geflasht, dass der du da Peter bist. Fox des kleinen Mannes, wie man es ja auch so sagt. Ja, ja, so sagt man das. Danke für die Einladung. Wir probieren es ja schon seit ein paar Wochen, aber irgendwie hatten wir alle immer irgendwas. Nee, aber wir dachten, es ist ja nur normal, dass du absagst. Stimmt also, überhaupt natürlich nicht. Natürlich kommst du nie. Nein, also, eigentlich hätte ich nie kommen. Ja, stimmt auch wieder. Nee, also, ich wollte immer kommen, aber es war mir auch ganz, ganz unangenehm, dass es immer nicht. Einmal war Olli Schulz Konzert, einmal. Das ist eine sehr gute. Da waren wir auch. Da waren wir auch. Wir haben dich tatsächlich gesehen. Wir haben uns nicht getraut, dich anzusprechen. Sag mal, was ist denn mit euch? Naja, weil du halt, also abseits, du saßt. Ja. Als Einziger auf dem Konzert saß du. Nein, hinter mir saß noch ein Arbeitskollege von euch plus euer Chef. Stimmt. Also die saßen dann auch ja, dort. Ja, du saßt, alle standen nur du saßt, was dich jetzt als Einzigen cool oder als Einzigen uncool macht. Ich habe Rückenprobleme. Das schon seit Stunden. Nee, wirklich. Olli Schulz auch und er macht das auf der Bühne. Ich passe aber gut auf dem Olli Schulz-Konzert, glaube ich, so ein bisschen. Da hat jeder Rückenprobleme auch. Also ich hätte es auch gut gefunden, hätten sich alle hingesetzt, weil die Stimmung war auch so, als ob alle sitzen würden. Es sind aber auch nicht die Songs, wo man jetzt so aufspringt und dann so mitklatscht. Nee, das nicht, aber ich habe so gehört, ich hab mir gewünscht, dass, wenn man zu so einem Konzert geht, dass alle anderen, er kommt auf die Bühne, dass alle trotzdem ausrasten. Ja, ja. Immer. Aber irgendwie war das so, weil er auch erzählt hatte, bei Sanft und Sorgfältig, ja, und geile Stimmung und die fallen mich total. Genau, genau. Und dann stehst du in Köln und alle, okay, ja, ja. Aber im Nachhinein ist gesagt, dass die Stimmung da jetzt eher verhalten war. Ja, genau, ruhig. Aber die Leute finden es trotzdem gut. Es ist ja nicht so, dass die Leute sagen, ach, das war kacke. Nee, super. Aber ich glaube, das ist halt so ein anderes Happening, dass man einfach froh ist, dabei gewesen zu sein. Ist vor allem auch so eine Mischung aus Comedy, Stand-up und Musik ja auch. Wenn man auch mal hören will, was er sagt und auch die Geschichten dazwischen geil sind. Was das erste Mal ist, dass jemand über ein Publikum gesprochen hat, von dem ich Teil war. Das ist mir noch nie passiert, dass jemand über ein Publikum gesprochen hat. Stimmt. Und ich wusste, ich bin ja dabei. Und ich habe das als indirekte Beleidigung empfunden. Also so ein bisschen als, war eher so ein bisschen ruhigeres Verhalten des Publikums. Ich meinte, ja, fick dich, Alter, was willst du denn? So. Das war, jetzt, wo ich mir dachte, was ich jetzt gerade gesagt habe. Also, das heißt, weil ich jetzt gerade gesagt habe, das Publikum war ruhig und jetzt hast du gesagt, daraufhin. Genau. Was war denn dein. Aber du bist, Florentin, muss man dazu sagen, er war der schlechteste Zuhörer, den ich hier auf einem Konzert gesehen habe. Ey, wie ich das schon wieder hasse. Ich stand daneben voll Stimmung machen, weil ich habe das Gefühl, ich bin jetzt ein Teil dieses Publikums, wo er im Nachhinein darüber sagen kann, boah, das war das beste Publikum, was ich hier gesehen habe. Ja. Und dann gebe ich dementsprechend Gas und du standst da und hast halt geweint, weil die Songs dich so berührt haben. Ja, aber was ich immer ganz schlimm finde in solchen sozialen Situationen, wo man irgendwie Unterhaltung konsumiert mit anderen Leuten, dann finde ich, ist da viel so Aufgesetztheit dabei. So man tanzt dann mit, so man zeigt, man ist total in der Musik drin und so. Das und ich habe das Gefühl, 40 Partys, wenn alle schon um 20 Uhr anfangen zu tanzen. Ich habe das Gefühl, das ist da relativ wenig authentisch und ich habe dann immer selber Angst, irgendwie dann mit die Musik zu genießen, weil ich Angst habe, dann vor anderen als aufgesetzt rüberzukommen, sondern irgendwie wow und mitzusingen und hier und da weiß ich nicht, da fühle ich mich immer total beobachtet sozial. Aber es ist ja wirklich eher eine Sache oder ein Event gewesen, was man auch, so wie man ihn sonst eigentlich auch dann wahrnimmt oder wie ich ihn wahrnehme, einfach zuhörend und das einfach gut findend und einfach dauerschmunzelnd. Das reicht mir. Ich glaube, alle fanden das geil. Ich glaube, für alle war das ein riesengeiler Abend. Und im Endeffekt sind ja nicht ausgerastet. Aber ich glaube, ich weiß auch nicht, warum es in anderen Städten anders ist. Finde ich auch immer ganz interessant, dass er von anderen Städten erzählt, dass sie ja mega ausgerastet sind. Weil wir waren ja nicht da. Vielleicht war es überall genauso wie in Köln. Wahrscheinlich, ja. Hattest du mal ein Publikum, das so überhaupt gar nicht mitgemacht hat? Nein. Gut, nächste Frage. Yes. Comedy, bam, bam, bam, bam. Also ich kann, weiß ich nicht. Also, kann ich mich? Eigentlich immer alles gut gewesen bis jetzt. Letztes Mal war lustig, da ist meine Jeans gerissen, weil ich bin nach unten gesprungen ins Publikum, abgeklatscht nach oben und alle sind sich am Freuen. Mit Security abgeklatscht oder was? Oder mit wem? Nee, nicht mit den Leuten im, ihr Schweine. Mit der eigenen Mutter. Hey, schön, dass du da bist. Wir fahren gleich los, noch zwei Songs. Mach schon mal. Genau, geh schon mal ins Auto, lass schon mal das Auto an, ja. Nee, schon mal die Hose gerissen, so. Das war eigentlich noch so. War so weil auf die Bühne gehen letztlich. Wieder, also das alle gesehen haben. Ich habe auf der Bühne auch die Hose gewechselt, weil ich dachte, dann denn schon, ja. Sehr gut, das ist sehr gut. Ich habe auch gehört, dass der Sänger von AC/DC, der hat ja irgendwann, Angus Young, der hat ja irgendwann angefangen, auf der Bühne so Kreisel zu drehen auf dem Boden und so sich hinzulegen. Aber warum? Dass er das nur gemacht hat, weil er anfangs irgendwann hingefallen ist. Das war ihm peinlich, wollte er überspielen im Moment und deswegen hat er angefangen, auf dem Boden irgendwie so Breakdance-Scheiße zu machen. Das Konzert einfach liegen zu bestreiten. Ja, aber das ist eine super geile Idee. Jetzt lege ich mich einfach hin, ja. Warum nicht? Das ist eine richtig gute Idee, einfach das überspielen. Vielleicht auch nicht. Okay. Manchmal vielleicht auch nicht. Wart ihr bei diesem Oli P. Konzert? Schreibt uns in die Kommentare, wie es tatsächlich war. Ja, hat er wirklich, wie hat er wirklich abgeklatscht? Habt ihr alles gesehen? Schlagerstadel am Bodensee vor 3 Wochen. Also wenn das hier ausgestrahlt wird, vor 7 Wochen. Nächste Frage, komm, ich bin aufgeregt. Okay, wir haben wahnsinnig viele Fragen. Sag mal, also du bist ja, sag ich mal, jetzt, du bist ja ein Künstler, der jetzt, sag ich mal, Künstler ist ja auch ein weit dehnbarer Begriff. Ja, ich verstehe auch Stefan als Künstler. Okay. Oh, das freut mich aber jetzt auch. Deswegen möchte ich auch gleich mal. Das schmälert direkt. Hey. Zwei von drei Leuten kann ich alles machen. Ja. Nee, ich meine, du bist ja ein Künstler, der im weitesten Sinne für, sag ich mal, die Aeronautik bekannt ist, im weitesten Sinne. Jetzt hast du es natürlich relativ schwer. In den letzten Wochen ist ja das eine oder andere passiert. Sag mal, wie ist da dein Bauchgefühl? So, warte mal, also ihr habt gar keinen Booster da. Ich habe vor allem auch was mitgebracht, und zwar ich habe Bananen dabei. Oh! Hey, das ist das Beste, was man haben kann. Das sind echte Bananen. Ganz viele, ja, sind sehr braun, aber da sind sie süßer. Und ich habe viele Freunde, die bei einer ganz bestimmten Fluglinie arbeiten. Und dann habe ich noch Wasser mitgebracht und ich habe noch einen Apfel, wenn ihr wollt. Ich hasse und jetzt kommt es. Es ist Mango-Konfekt, nur mit Agavensirup gesüßt. Ja, das er hat Mangos ja mitgebracht. Ja. Dankeschön. Es ist so wie Booster, nur ganz anders. Oh mein Gott, wie, ist es vegan? Ja. Das ist total geil. Wie gut ist das denn? Ja, ich ernähre mich nämlich seit Karneval aus Versehen alkoholfrei, zuckerfrei, getreidefrei. Und mit Agavensirup ist Agavendicksaft nicht auch diese Zucker-Alternativmittel? Keiner weiß es so genau. Keiner weiß es genau, aber es klingt auf jeden Fall. Ich probiere mal einen. Habe ich schon länger, aber ist noch fast voll. Also 1999, aber es ist immer noch da. Kommen da Erinnerungen wieder hoch? Getrocknete Mangos? Ist das so ein Ding? Ist immer so ein bisschen das Gefühl, esse ich jetzt noch eins davon, in der Hoffnung, dass das irgendwann dass es dann wieder schmeckt. Dass man den Geschmack dann nicht mehr so richtig wahrnimmt. Mhm. Also die erste frische bisschen, Mango mag ich gar nicht zum Beispiel. Nee, ich finde auch der erste bisschen bei sowas immer ein bisschen Überwindung. Und danach geht's. Mhm. Aber sehr gut. Auch vom ersten bisschen an. Ja, sehr gut. Komm, nächste Frage. Vielen Dank, vielen Dank. Die letzte war ja eher spontan von dir gestellt. Ich habe auch schon überlegt. So. Komm, heute noch eine. Ich distanziere mich davon. Stefan, mach du mal eine gute Frage. Komm. Wo hast du das T-Shirt her? In Klammern Bedingungen, er trägt ein T-Shirt. Okay, also ich habe ein Sweatshirt an. Ich stelle diese Frage hinten an. Ja, mach das mal bitte. Aber ich habe, egal. Hast du Haustiere? Ja. Okay. Wir sind keine Frage. Wir sind keine. Was ist die Hauptstadt von Island? Istanbul. Sehr gut. Sehr gut. Vielen Dank. Sehr gut. Ich habe mir heute einen Apfel geholt tatsächlich, weil wir haben ja so ein bisschen auf dich gewartet hier vorne. Und ist ja schon so ein bisschen so ein. Ihr habt auf mich gewartet, weil ich 10 Minuten vor der Zeit da war, wo wir uns verabredet hatten. Er hat trotzdem auf dich gewartet. Wir haben den ganzen Tag schon total aufgeregt. Nur den ganzen Tag aufgeregt. Ihr habt sogar hier gezeltet, obwohl ihr... Ja, das sind seit 10 Tagen. Bauen wir das auch. So ist die Aufnahmesituation. Total gar nicht. Aber ich habe mir extra einen Apfel geholt, weil es ist gut, mit einem Apfel zu warten, habe ich gemerkt. Also ein Tipp, falls ihr mal auf jemanden wartet, holt euch einen Apfel. Das ist Apfel einfach eine super Situation. Sieht auch richtig cool aus. Ja, man hat was zu tun eigentlich. Also Abfall. Entweder rauchen oder Abfall. Abfall. Abfall. Abfall. Abfall. Hm. In den meisten Filmen ist es ja so, dass der Bösewicht immer einen Apfel hat. Dass es so ein Zeichen ist... Er ist ein Arschloch, er isst einen Apfel, ist ja auch ein Zeichen von Respektlosigkeit. Nehmen wir mal drei, bitte. Ja, ist aber tatsächlich so. Ich weiß nicht, warum sich. Überhaupt gar nicht. Ja, gut, wenn der Böse. Der Gute schneidet es sich mit seinem Messer und sitzt auf einer Klippe und guckt übers Meer. Ja. Aber der Böse, der beißt so rein und schmeißt den Apfelgrieb. Schmeißt den hinterher. Ja. Ja, der Böse macht ganz kurz. Nehmen wir mal kurz drei apfelessende Bösewichte, bitte, in Filmen. Man muss es immer hinterfragen, weil manchmal ist es Quatsch, was er erzählt. Und der Nummer eins: Michael Bay. Ja. Hier 2012. Roland Emmerich, hat der Bösewicht auch immer einen Apfel in der Hand. Einige. Wer ist der Bösewicht in 2012? Die Natur. Einige James Bond. Natürlich ist der Apfel. Aber wir wollen jetzt auch gar nicht so diskriminieren, lass uns nicht. Da. Nein, das stimmt schon. Aber nein, es ist ja wichtig, dass man einen Bösewicht so zeichnet, dass er Dinge nur nebenbei macht. Ja? James Bond kommt in die böse Festung und der Bösewicht aus dem James Bond, dem ist das völlig egal, dass er jetzt plötzlich sein Erzfeind gegenübersteht. Deswegen ist er ein Apfel. Oder er streichelt eine Katze. Das sind alles Symbole dafür, dass nicht seine vollständige Aufmerksamkeit beim Problem deswegen ist. Weil er wird auch nie direkt einfach erschossen, sondern es wird doch der ganze Plan erzählt. Genau. Und genau. Der Bösewicht und auch dann nicht erschossen, sondern noch der Mechanismus, der 4 Tage dauert und dann ist die Batterie alle und er ist frei. Genau, weil sich der Bösewicht dadurch erhebt, dass er nicht den vollen Respekt dem Gegner gegenüberbringt, sondern dass er Sachen noch nebenbei macht. Und das liebe ich übrigens so sehr auch am Podcast UFO, dass man sich einfach über Sachen unterhält und auch merkt, dass auch andere Leute sich... Ich will jetzt nicht sagen unnütze Gedanken, aber Gedanken über Themen macht, was man jetzt normalerweise nicht ausdrücken würde, aber ich finde das gut und ich finde es gut, also einfach, ihr habt immer ganz viele Themen, ich weiß nicht, ob das immer spontan ist, aber wo so eure Beobachtungen mit dabei sind, wo ich so denke, ey, ganz einfach tolle Ansichten. Geht da mal noch ein bisschen näher drauf ein. Ja, also, und zwar, ihr habt auch ein tolles Equipment, möchte ich mal sagen. Ja, das also, stimmt, es hört sich jetzt stimmt. auch, obwohl ich es nicht selber höre, kann ich mir vorstellen, dass es jetzt schon viel besser sich anhört, als auch in den ersten Folgen, wo ihr den Zuhörern gesagt habt, dass es nicht stimmt, dass es zu leise war, aber es war zu Wir waren sehr arrogant, haben behauptet, dass es nicht an uns liegt, sondern an den Kopfhörern der anderen. In der Hoffnung, wir haben ja auch sehr viel Geld kriegen wir von Sony und so, in der Hoffnung, dass sie sich bessere Kopfhörer kaufen. Hat alles nicht funktioniert. Aber wir müssen dazu sagen, dass Slimani-Prinzip. Ja, Slimani-Prinzip, genau. Aber da haben wir sehr viel von gelernt. Das ist unser großer Tutor. Aber wir haben hier gerade, sitzen wir in einem Studio, zum ersten Mal in einer professionellen Tonkabine. Naja, wir haben schon mal, eigentlich, gut. Schon. Aber wir haben wirklich, sitzen wir zum ersten Mal in einer richtig guten Tonkabine, die wirklich groß genug ist für drei Leute zum Aufnehmen. Und es ist wirklich, also wenn der Sound heute nicht perfekt ist, und es ist halt witzig, nicht. Dass wir ja nicht in einer Tonkabine sitzen, wie es normalerweise ist, weil wir sind eigentlich in dem Aufnahmeraum. Ja, neben der Tonregie. Wir sind in der fucking Tonregie von einem Studio im Fernsehen. Dass ich es mal hier hinschaffe, hätte ich nie gedacht. Und Olli hat das beste Mikrofon tatsächlich von uns drei. Das stimmt. Aber dieses Mikrofon wird auch noch von anderen Menschen benutzt. Darf man das sagen oder darf man es nicht sagen? Du kannst es gerne sagen, ja, wenn du möchtest. Es ist von William Cohn. Es ist unglaublich. Falls es riecht auch ein bisschen, muss ich sagen. Also so seine Aura ist hier noch... die ist noch spürbar. Ist spürbar. Bisschen noch nach Ei, als ob er noch nicht ganz geschlüpft wäre. Ja. Aber ein bisschen nach alter Mann, aber das muss so sein. Aber ich glaube ja, das habe ich eben schon gemacht, den Gag, er kam eben schon nicht so gut an. Ich sage ihn trotzdem nochmal, ich glaube, dass William nur durch das Mikro so klingt. Und nicht, weil er wirklich so eine gute Stimme hat. In Wirklichkeit hat er eine sehr hohe Fistelstimme, aber so klingt er jetzt perfekt. Sehr guter Gag. Ist auch nicht wirklich ein Gag. Apropos Gag, ich möchte mal ganz kurz nochmal auf unsere Community eingehen. Ich war heute auf einer Beerdigung. Ey, da lacht man nicht. Entschuldigung. So. Also falls ihr euch fragt, warum Olli so wahnsinnig gut drauf ist. Aber hast du da auch Flyer für dein neues Konzert verteilt? Oder wie? Also wie Sandwich Bar. Schon Einlassstopp, jetzt schon. Okay. Aber der Tod hat auch nichts mit deinem Konzert zu tun, oder? Der Tod? Nein, ich glaube nicht. Also, nee, bis jetzt nicht. Nee, das ist alles unabhängig voneinander. Ich hatte aber einen wahnsinnig erfolgreichen, tollen, krassen Tag, wo Dinge passiert sind, ohne dass es geplant war. Und deswegen bin ich wirklich total gut gelaunt, weil der ganze Tag heute einfach Wahnsinn war. Sowohl tief traurig bei der Beerdigung, also wirklich, obwohl es kein Verwandter war, habe ich noch nie so viel geweint. Also ich habe beim Tod meiner Oma und bei anderen viel weniger geweint als heute. Ja. Ich weiß nicht, woran das lag. Ob es die generelle Stimmung von allen Trauergästen waren, ob es andere Umstände sind, weil ich jetzt halt älter bin und anders. Ich habe noch lange nicht mehr geweint und irgendwann muss einfach sehr viel raus. Ich weine immer auf der Bühne, nach jedem Lied weine ich, wenn die Leute klatschen. Oh, ach, glaubst du, das ist so, dass man, wenn man länger nicht weint, dass man dann wieder weint? Ich glaube schon. Es kann natürlich sein, dass es auch so eine generelle... Wie Samenstau. Es ist wie Samenstau. Man muss halt sehr viel, ich habe auch gehört, dass auch die raus. Samen dann auch raus, wenn man auch jetzt wiederum nicht onaniert hat und dann weint, dass die auch durch die Augen raus. Dann muss es auch durch die Augen raus. Dann brennt es etwas, aber das ist okay. Da muss man erst aushalten. Das heißt, man hat dann irgendwann auch einen feuchten Traum und weint im Schlaf. Männer zum Beispiel mit sehr großen Tränensäcken. Ja, weiß man. Die haben lange nicht mehr geweint. Richtig. Und wenn man denen mal einen Gefallen tun sollte, sollte man die vielleicht mal ein bisschen anstacheln, damit die mal weinen. Wenn man selber so unscharf sieht, dass es Schlieren vor den Augen hat, dann ist es meistens auch, dass es so wie ein feuchter Tropfen halt nur für die Augen. Genau, richtig. Ich war mal in der Musikschule und da war es immer so, dass bevor man in den Unterrichtsraum konnte, in so einem Warteraum gewartet habe, wo noch andere Musikschüler waren, von auch anderen Instrumenten. Und dann habe ich zwei Violinschülerinnen, die ein ganzes Stück jünger waren zum als Wein ich. Gebracht. Die waren irgendwie gerade zu Anfang Pubertät und haben sich gerade so interessiert, für den männlichen Körper zu interessieren und alles. Und dann habe ich habe dann immer in so ein Magazin gelesen und habe gehört, wie die anderen sich unterhalten haben. Und da kommst du vorbei und die haben sich nicht mehr für den männlichen Körper interessiert. genau. In dem Moment wurden sie lesbisch. Ja, instant. Ja. So, aber schlagartig sofort. Dann. Und dann habe ich sie tatsächlich überhört, wie sie dann geredet haben. Und dann haben sie gesagt, ja, es ist ja immer so eine Sache mit dem Jungen und der Größe des Penis. Und woran man rausfinden kann, wie groß der Penis eines Jungs ist, ist, wie lange... Die Hose runterzuziehen und abzumessen. Genau, die Strategie habe ich dann verfolgt. Genau. Was das Zentimetermaß sagt, ist meistens richtig. Genau. Nee, und dann haben sie gesagt, und zwar kann man es daran feststellen, wie lange der Junge auf dem Klo braucht. Ach so, stimmt, weil der Urin ja viel länger braucht, um durch den Körper logisch. Rauszukommen. Das ist logisch. Ja, und vor allem, je länger der Junge braucht. Ich würde zustimmen mit einer sehr genauen Stoppuhr. So auf die tausendste die Sekunde. Würde ich dem zustimmen. Also ich kenne die genaue Umrechnungstabelle nicht, aber sie haben auf jeden Fall gesagt, ja, je länger der Junge pinkeln muss, desto größer ist sein Penis. Und dann habe ich ein paar Minuten gewartet und bin natürlich aufs Klo gegangen, ja, und hab nochmal so 10 Minuten drangehängt und in der Kabine gewartet, bin zurückgelaufen mit dem motherfucking Badass-Auftritt und die großen Augen so, oh, das war schon so ein Highlight meiner Jugend, wo ich dachte, geil, einmal den Moment, das Mädchen gegenüber von mir denkt, ich hätte einen größten Penis, das glaube ich, habe ich nie wieder. Aber das wieso wissen jetzt die Frauen mit der Violine oder die Mädchen, dass du gebuddert hast? Vielleicht hätten sie auch gedacht, dass du einfach groß gemacht hast und dass es deswegen so lange gedauert hatte. Und dass sie dich deswegen so angeschaut haben. Ja. Es war keine Bewunderung, es war Hass. Es war auch Hass einfach. Und ein bisschen furchtbar, jetzt auch drauf zu gehen, vielleicht, aufs Klo. Aber lass uns nochmal bei dem Thema Beerdigung bleiben. Finde ich ein super Thema für eine Comedy-Sendung. Oder was darf Satire? Finde ich auch. Was darf Satire? Ja. Stellen wir mal hin. Warum muss ich immer die scheiß Sexszenen anreißen? Ich fange mal drauf ein. Wenn ich sagen, dass alles, was wir heute sagen, dass es Satire ist? Es ist okay. Mann, das ist okay. Und das wollen die Leute auch hören. Eure Gefühle über einen Körper, ganz kurz. Das ist alles Satire, was wir sagen. Das ist was ganz Natürliches. Gibt es auch satirische Hooligans und satirische Bengalos? Weil dann kann man sagen, ja, das ist eher sozialkritisch und anprangernd gemeint. Ich glaube, vieles ist auch satirisch gemeint, weil Leute sind einfach, haben zu wenig Erfahrung im Thema Bereich Comedy, dass sie es nicht rüberbringen können. Also, dass sie wirklich in Wirklichkeit einen Weltkrieg anfangen, weil es einfach lustig ist, wenn Leute drauf, weil es ein guter Gag ist. Einfach. Oder es war eine versteckte Kamera und irgendwann hat ZDF gegangen, zurückgebaut und hat gesagt, Alter, das kriegen wir niemandem vermittelt. Wo seid ihr? Ich greif Polen an. Wo fucking seid ihr? Ja, die Kamera war aus. Da ist die Kamera. Da ist keine Kamera. Ja, aber warum interessiert dich das Thema? Warum willst du darüber reden, wie weit Satire gehen darf? Warum ist das ein Problem für dich? Nicht Problem, nee, generell einfach, weil das auch die Gefahr birgt, dass jemand etwas wirklich ernst meint und komplett abledert und sich einfach nur schützt, indem er danach sagt, das war ja gar nicht so gemein, war nur Satire. Hast du da ein konkretes Beispiel? Generell, ist mir einfach nur heute nur darauf bezogen, dass ich weiß, dass ich jetzt etwas in einem Mikrofon sage. Ah, was okay, dann, du willst dich absichern, ich verstehe schon. Ja, so okay, du willst wissen, wie du dich absichern kannst. Ja, genau. Im Endeffekt alles Satire. Ja, genau. Nee, aber trotzdem, wer entscheidet denn das, wer Satire machen darf? Ne? Kann man auch sagen, ich bin Comedian, aber vielleicht bist du gar kein Comedian. Oder wer entscheidet denn das? Sich selber behaupten, ich bin Comedian. Ich glaube auch wirklich, ohne Scheiß, manche Comedians, ich will jetzt keine Namen nennen, aber habe ich das Gefühl, dass die einfach nur provozieren wollen und die einfach mit diesem Stempel, den sie sich selber aufgedrückt haben, ich bin ein Comedian, Gesundheit, oh mein Gott. Entschuldigung. Es war fast perfekt, was ich eben... Ja. Und dann, dass sie einfach mit diesem Stempel, den sie sich selber aufgedrückt haben, einfach provokante Scheiße raushauen wollen, so antisemitische Scheiße und dann am Ende sagen, sie wären Comedians einfach und das dann und dann vielleicht dann zum Beispiel möchte ich jetzt vielleicht keinen Namen nennen. Ein wieso? Es ist doch Satire, was du hast noch was in deinem Jutebeutel. Ja, Taschentücher. Ja. Okay. Ja, also ich bin ja immer der Meinung, dass Comedy alles darf. Ich bin ja immer ganz boring, weil ich dann eine relativ straighte Meinung habe. Wobei du auch ganz oft auch mal drüber um die Schlinge streckst, bei Twitter, muss man sagen. Das ist ja auch richtig, also finde ich ja auch, also dass es so ist. Und ich finde ja auch gerade das, was ihr macht oder woran auch ihr mitarbeitet, dass es auch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel dazu beiträgt, dass das auch... Kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen? Ja, also ich finde... Nein, das möchte ich euch lieber privat sagen. Das ist nicht. Nee, aber ist ja wirklich so, da wird ja ganz viel aufgebrochen und einfach ganz viel gemacht, was in anderen Ländern wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten der Fall ist, dass man das einfach so macht, dass man aber gerade in Deutschland sich meistens nicht traut, weil man denkt, man darf es nicht. Ja, das ist und, wirklich. Na? Ja, vor allem, also ich meine, es gibt ja in Deutschland auch nicht so diesen Modus, wo man alles darf. Ne? Also ich habe letztens den The Roast of Justin Bieber gesehen, ne? Also wo sich dann ein paar gute Freunde von Justin Bieber treffen und im Fernsehen ihn einfach fertig machen und sich über ihn lustig machen und jede charakterliche kleinste Schwäche ausreizen und wirklich die heftigsten, rassistischen, sexistischen, widerlichsten Witze machen, die es überhaupt gibt. Und ich finde es einfach geil, dass es diese Plattform in Amerika gibt und diesen Modus gibt. In Deutschland gibt es das nämlich wirklich so nicht. Also überhaupt einmal nicht. Probiert undenkbar. Doch, es war vor 6 oder 7 Jahren war ich zu Gast auf dem Comedy-Preis und da hatte sich, weil geehrt wurde, Hugo Egon Balder und er hatte sich einen Roast gewünscht. Ja. Problem war, keiner in Deutschland wusste zu diesem Zeitpunkt, was ein Roast ist. Und es kamen dann 5 andere Comedians, die seinen Roast von einem Prompter abgelesen haben und das Publikum, warte mal ganz kurz, ich zeige euch das Geräusch. Welcome to Germany. Das Geräusch nämlich damals aufgenommen. Das ist ein Foto. Moment, warte. Handy, warte. Schneiden wir alles raus. Schneiden wir sowieso nicht raus. Ihr habt noch nie was rausgeschnitten, wo ihr gesagt habt, ihr schneidet es raus. Und zwar stimmt, das dieses Geräusch. Momente. Der Roast war zu Ende und es klang so. Ja, danke. Es ist ja wirklich so, weil ich glaube, also die Deutschen haben ein Problem damit, fertig gemacht zu werden. Mit Selbstironie haben die Leute ein Problem. Und wenn jemand dann sagt, wie Jan zum Beispiel, der Böhmermann, der herkommt und Selbstironie jeden Tag legt. Das ist für die mindblowing für Deutsche einfach. Das ist halt so ein Ding. Aber, damit muss man, aber ich glaube, das Problem leben. Ist auch gar nicht, dass es viele Leute wirklich selber stört, sondern dass sie das Gefühl haben, sie müssten sich jetzt aufregen, um auf jeden Fall als aufrichtiger, moralischer Mensch dazustehen. Das heißt, wenn jemand sich über Schwarze lustig macht, auch wenn es einen selber überhaupt nicht stört, muss man sagen, nein, das darf man nicht, weil man eben als toleranter, die anderen einschließenden Mensch dastehen will. Das heißt, glaube ich, es ist kein Problem erster Ordnung, sondern nur der zweiten Ordnung, dass man irgendwie sich darstellen möchte und es zum guten Ton gehört, sich aufzuregen, und das darf man doch nicht. Und das ist hier, und das finde ich einfach furchtbar. Und ich finde es eben cool, dass es in der amerikanischen Entertainment-Kultur zumindest diesen Modus gibt. Ich glaube auch nicht, dass sie jeden Tag über die Straße laufen und sich über jeden Nigger sagen und irgendwie die härtesten Witze reißen, aber es gibt zumindest diese theoretischen Ort, an dem man alles darf. Und die Frage ist halt nur, wie weit breitet sich der aus und wie weit darf man da kommen? Und inwieweit kommen da auch Leute rein, die das ausnutzen, weil sie halt doch eigentlich andere Meinungen haben, aber halt diesen Deckmantel, der kann man die nutzen, um andere. Ja, aber die sind nicht lustig. Solange die lustig sind, ist es auch okay. Apropos, ich hatte mit Olli Pocher vor 10 Jahren mal eine Sendung auf ProSieben, Gameshow-Marathon, und wir hatten beim Warm-Up, haben wir das so gemacht, dass wir gegenseitig uns und unsere Familie gegenseitig geroastet haben. Das hatte aber auch damals komplett niemand verstanden. Und wir haben echt die heftigsten Sachen gesagt, die man sich gegenseitig sagen kann. Und wir haben uns bepisst vor Lachen, aber wir waren auch ziemlich die Einzigen. Als Warm-up für ein Publikum, glaube ich, richtig gut. Das war ja ein cool Down. Am Ende, waren alle sauer auf euch und haben keinen Bock mehr auf die Sendung gehabt. Genau. Deswegen wurde sie auch abgesetzt. Das Warm-up war super. Leider wird das nie ausgestrahlt. Vielleicht wäre das nicht abgesetzt worden. Vielleicht würde das immer noch laufen, das Warm-up an sich. Vielleicht läuft das auch parallel. Auf eins Festival oder so, wo niemand das mitbekommt. Ich glaube, wenn wir eine Sendung hätten, haben wir schon eine Sendung wir haben sie selber nur noch nicht gesehen. Wir haben sie immer noch nicht gefunden. Ist so schlecht, wir haben sie noch nicht gesehen. Gibt es denn Warm-up beim Neo-Magazin? Wird Warm-up gemacht? Ja, also ja. Jan macht selber. Okay. Er erzählt immer Geschichten. Okay. Also Warm-up ist, wenn man vor einer Fernsehaufzeichnung, bevor die Kameras offiziell laufen, kommt der Moderator oder ein Warm-upper nochmal vor das Publikum, erzählt Witze, holt ein paar Applause ein, damit die Kameras die Leute filmen können, wie sie applaudieren, weil sonst zeigen die Kameras ja das Studio. Und das ist das Warm-up. Also könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr zu einer Aufzeichnung geht. Also immer, wenn ihr zu Hause etwas im Fernsehen schaut, wo Publikum applaudiert, es war nie aufgrund einer Pointe oder einer Aktion, die im Studio passiert ist, sondern wenn ihr euch nicht erklären könnt, warum lachen so viele Leute über diesen schlechten Gag, es war nicht dieser schlechte Gag, über den sie wirklich gelacht haben. Das war ein anderer Gag, und dann wurde die Lache verschoben. Ja, auf ein bisschen Tonspur. Die Magie von Fernsehen zerstören, ja. Dafür sind wir da. Hast du mitgezählt, wie viele deiner Sendungen abgesetzt wurden? Ach, so ziemlich alle. Ja, alle? Wie viele ungefähr? 8 oder 9. Wow. Ist dann auch irgendwann egal? Oder, das also, ist nicht schlecht. Das hat doch nichts mit mir selber zu tun, auch wenn es immer mir passiert. Aber reagiert man am Ende irgendwie so nüchterner darauf? Wenn Sender auf jeden Fall. Am Anfang schon immer, ich mache mir trotzdem zwar immer Gedanken und probiere mir alles durchzugrübeln und zu reflektieren, aber irgendwann, du kannst ja nichts daran ändern. Und ich sag mal auch, es kann ja auch sein, das habe ich ja auch schon von vielen Sachen, die ich im Fernsehen gesehen habe, die ich unfassbar gut fand, und die werden dann abgesetzt, und es gibt halt mega viel Scheiße, wie wir wissen, was die ganze Zeit im Fernsehen läuft, und es wird nicht abgesetzt. Also auch das Abgesetzt werden einer Sendung hat nicht unbedingt ist fast schon was mit Qualität zu tun. Eigentlich ist schon geil, wenn es abgesetzt wird. Genau, es ist eher ein Ritterschlag. Und von daher muss ich sagen, bin ich schon man sagt ja auch, Hand of the King. Man sagt ja auch, Quote haben die anderen. Das ist der erste tolle Spruch. Mhm. Der zweite ist, dass Quote ja quasi kein Merkmal für Qualität ist. Das muss man auch dazu richtig, mal sagen. Genau. Und das beides ergibt zusammen halt ein Bild, was wir alle richtigerweise vom Fernsehen haben. Dankeschön. Ich wollte mal kurz auf was anderes eingehen. Und zwar in Situationen, in denen man als Deutscher keine Comedy benutzt, aber vielleicht sollte. Also haben wir eben schon angesprochen. Aber das Stichwort Beerdigungen. Ja. Vielleicht sollte man da, also wie wäre es denn einfach, wenn man eine lustige Beerdigung macht? Wenn man den Leuten sagt, habt doch alle auf einer Beerdigung Partyhüte auf. Und ein bisschen, würde es funktionieren oder würde es nicht funktionieren, weil Beerdigung halt an sich was sehr Trauriges ist? Das kommt halt auf die Familie, auf den Trauergrad, auf das Umfeld an. Es gibt ja auch die Sachen hier, der Walker-Dings von, oder irgendeiner aus Amerika, der gestorben ist, da hat dann auch die Frau am Strand gefeiert mit allen Freunden und so. Weiß ich nicht. Also so allein leider war das schon wieder der Anlass für mich zu sagen, nee, also so möchte ich dann doch lieber. Aber jetzt kommen die Beerdigungen. Also so ein Tod ist ja immer ein Neuanfang irgendwo. Also ich finde, man muss selber dann, bevor man stirbt, irgendwas Cooles dafür auch aufzeichnen, dass es so eine interaktive Sache ist. Also dass der Tote auch wie zum Beispiel die Tetris-Musik laufen lassen, wenn der Sarg ins Luke. Ich habe den sehr guten Tweet gelesen, dass... Ganz kurz. Okay. Ah, nee, doch nicht. Okay, doch bitte. War das von ihm? Ja, klar. Ah. Ja, jetzt wollen wir was... Tut mir leid. Ach, Mann, Florentin. Ja, tut mir leid. Herr Will. Muss sein. Man kann Lachen sein. Auch nicht zurücknehmen. Also wenn man einmal über einen Witz gelacht hat. Ja, Lachen ist ehrlich. Lachen ist sehr ehrlich. Ach, fuck. Weil der war echt witzig. Der war echt witzig. Oh, ja. Mann, war der gut. Ist ja auch gut. Eigentlich ist er super. Scheiße, eigentlich haben wir ihn alle, eigentlich lieben wir ihn. Ja, er ist noch nicht von ihm. Übrigens, er ist wirklich gut, er ist noch nicht von ihm. Ich mag auch eure, wollen wir auf Twitter zu sprechen kommen? Na, auf gar keinen Fall. Okay. Ui, wir haben, ein paar Leute haben gesagt, macht nie wieder diese Kommentare-Scheiße bei Twitter. Okay. Wir haben mal angefangen, Leute zu kommentieren. Wir können nicht über Twitter reden. Ach so, nee, das nicht. Ja, generell, ja. Ja, können wir gerne machen. Ja, ganz kurz, ich will kurz aber wir müssen auch bei Friedhof bleiben, Entschuldigung, Beerdigung. Ja, genau. Ja, das ist ein Thema, das wird sich durchziehen. Wo wir gerade bei Tweets sind, ich habe einen sehr guten Tweet gelesen über lustige Beerdigung. Da hat jemand gesagt, ich möchte irgendwann um 5 Uhr, 5 Uhr in der Früh beerdigt werden, nochmal, um alle nochmal so richtig abzufacken. Das ist eigentlich eine ganz geile Idee. Das finde ich ganz gut. Habe ich nicht verstanden, aber finde ich ganz gut. Ja. Das könnte auch auf deinem T-Shirt stehen. Wir überlegen uns die ganze Zeit, was auf unserem T-Shirt stehen könnte. Ja, fand ich ganz schön Tweet zur letzten Folge von Nils, von @halbaffe. @hardy.de. Und zwar hat er geschrieben, da will man einmal das Podcast-UFO zum Einschlafen hören und die fangen an, über Geister zu reden. Fand ich sehr lustig, einfach die Vorstellung von jemandem, der sich noch einen schönen Podcast einbauen will und dann fangen wir an, über Geister zu reden. Und hat er ganz viel Angst und kann nicht einschlafen, weil wir ein bisschen gruseln, weil wir sind ja auch so ein bisschen so eine Gruselshow. Ja, so ein spooky Typen. Ja, weil auch wenn man jetzt direkt bei euch dran ist. Man kann auch ein bisschen Angst haben, ja, dass man da so ein bisschen. Hast du schon mal einen Geist gesehen? Das weiß ich nicht. Also jedenfalls ist es mir nicht direkt. Hat dich schon mal einen Geist gesehen? Das glaube ich schon. Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Und wie ist es bei dir, Herr Tietze? Ich habe noch keinen Geist gesehen. Glaube ich zumindest. Ich habe gerade einen Tweet rausgehauen, dass Leute Fragen an unseren Special Guest stellen können. Aber es weiß doch noch niemand, wer unser Special Guest ist. Nee, genau. Deswegen habe ich geschrieben unter dem Hashtag Fuck. FAQ Special Guest. Wow. Bin ich gespannt. Das hast du dir spontan ausgedacht? Habe ich spontan reingeschrieben. Ich bin ganz du, stolz hau auf was mich. Raus. Geil. Darf ich was fragen? Na klar. Warum podcastet man? Was ist die Intention? Ich will weil man sich selber sehr geil findet. Ich will anerkennen. Nein, das meine ich jetzt gar nicht witzig. Ich spontan, weil die gleichzeitig wobei die wahrscheinlich, weil die Antwort auch nicht witzig gemeint, aber ich meine jetzt mal wirklich, also was ist, weil ich finde es total toll, ich konsumiere es sehr gerne, nicht nur von euch, sondern auch andere, ja. Wobei ich sagen muss, ich finde so ziemlich 95% aller anderen, die ich gehört habe, also habe ich da meistens nur einmal gehört und habe es nicht weitergehört, weil ich es einfach nicht gut finde. Kannst du da mal noch ein bisschen näher drauf eingehen? Ja, da kann ich. Also bei der Aufnahmequalität angefangen und sich auch immer über eigene Witze totlachen, das finde ich total bescheuert. Ja, aber man muss schon, also wir haben auch lachen dann über andere Witze, weil wenn ich jetzt nicht lache zum Beispiel, kann es sein, dass andere sagen, oh Gott, das war ganz schön ein awkward Moment zwischen den beiden. Aber wenn man lacht, klingt das immer so, als ob man selber abfeiert. Ich glaube, man muss das so ein bisschen so eine Mischung sein. Auch ein gutes Gefühl für eine Podcast-Aufnahme ist ja tatsächlich gar nicht so die eigene Fähigkeit wichtig, sondern die Stimmung tatsächlich. Ich glaube, das ist ähnlich wie beim Sport oder auch wenn man andere Sachen macht, glaube ich, ist es 80% körperliche Leistung und Training, aber dann die letzten 20% sind dann auch immer noch, hat man gerade Bock drauf, ist man in der richtigen Stimmung. Und so ist es tatsächlich beim Podcast auch. Und wenn man über einen Witz lacht, dann ist das eine ganz andere Stimmung und der andere hat ein viel besseres Gefühl und weiß, okay, cool, man kommt eher in Flow rein. Aber was war denn euer Moment, dass ihr gesagt habt, so, ey, lass uns doch mal das Podcast-UFO machen. Also aus was kam das? Ich glaube, Florentins Idee war das, weil er einfach mal irgendwann gehört hat, dass man Podcast aus dem... Wahnsinnig viel Geld damit verdient. Gratis Abo. Das ist mittlerweile mein vierter Podcast. Ich mache schon relativ lange Podcasts und ich habe früher halt immer Podcasts gehört einfach und habe mir irgendwann gedacht, also das kann ich auch, was glaube ich so ein bisschen der Grundstein von fast jeder Karriere ist eigentlich, zu sagen, hey, das kann ich selbst auch. Überschätzen. Da habe ich eigentlich Bock drauf, das mache ich. Und es macht einfach, auch einfach Spaß irgendwie. Ich höre sehr gerne meine eigene Stimme. Ich mache das gerne, ich unterhalte mich gerne. Ich höre auch nur einen Podcast. Nein, aber so ist es doch wirklich. Jetzt hör mir auf, als ob du dich nicht gerne selber singen würdest. Nein, natürlich nicht. Ich meine, wir haben hier Olli P. sitzen. Bei mir auch nicht so. Ich höre doch nicht meine Freak. Mein Gott, hör mal auf, dass man hier einfach mal nicht ein bisschen ehrlich sein kann. Man hört sich oder guckt sich doch da nicht seine Arbeit an. Man macht die Arbeit, weil man war ja eh dabei. Also man hört sich das doch dann nicht nochmal an. Das muss ich aber auch mal sagen. Also ich höre mich... Qualitätskontrolle. Nein, aber es macht erstens einfach Spaß und wir wollen natürlich ins Fernsehen, wir wollen zu Tele5 und haben gesagt, das ist eine gute Möglichkeit, da einzusteigen, dass wir da mal ein bisschen Erfahrung sammeln, um da reinzukommen, weil wir sind ja zwei absolute Medienfreaks eigentlich. Wollt ihr wirklich zu Tele5? Wollt ihr das wirklich machen? Ja, wir wollen zu Tele5. Okay. Wir kennen Tele5 privat jetzt nicht, aber wir glauben, Peter dass Rütten, wer kann euch da sehr gut weiterhelfen? Ja, Peter Rütten, wenn du jetzt zuhörst, beurteile uns bitte an den nächsten 10 Minuten. Hör dir nur die nächsten 10 Minuten an, die werden der Knaller. Hör sie dir an. Ja. Wie würden der Knaller werden, wenn es noch keine Frage eingegangen? Beerdigung hatten wir, Tod. Es ist, ja, wir haben uns alle coolen Themen eigentlich schon, alle Comedy-Themen aus den Augen, Augensäcke sind wie Hoden. Gags über Beerdigung, Penislänge haben wir schon tatsächlich Penislänge. Besprochen. Ja. Wie lange müssen wir noch? Ja, wir haben so 20 Minuten. Das ist die Frage, die wir uns ganz oft stellen. Wir haben eine halbe Stunde geredet. Naja. Ja. Da haben wir noch Fragen aufgeschrieben. Ah, nee. Ich wir haben auch keine guten Fragen. Probiere ich ja euch die Fragen zu stellen, guten, dass ich darum komme. Wir haben wirklich keine guten Fragen auf. Nee, Oli P., wie geht's dir denn so? Mir geht's sehr gut, also, danke. Also was treibst du so? Ach, du Privatier. Hat irgendjemand sein Handy an die ganze Zeit? Das war von dir eine Mail. Aber hast du, also hast du wirklich so viel Geld verdient, dass du jetzt einen langen Latz machen kannst? Jo. Geil. Das ist ja geil. Das ist richtig geil. Das ist auch so eine ehrliche Antwort, aber, die man sich als Journalist irgendwie auch nicht wünscht. Niemand. Also ich spreche einfach vorbei. Habe ich mir vorhin auch überlegt, weil jeder im deutschen Fernsehen oder Radio sagt immer so, nein, naja. Und ich muss aber dann wird es interessant. Dann wird das Gespräch ja interessant. Genau, aber wenn du einfach sagst, so, ja, ist alles gut, ich mache es aus Spaß. Nein, so. Wenn jemand sagt, ja, ist das Ziel aber erreicht und das Gespräch ist einfach vorbei. Das Gespräch wie gut ist einfach, genau. Wenn Edward Snowden in diesem langen Interview einfach nur die Wahrheit gesagt hätte, wäre es nach 5 Minuten vorbei gewesen. Ja, aber hast du schon... ziemlich alle Sachen sind so, dass man eigentlich... Ja, aber Leute wollen ja immer einen Hype um einen machen oder einen Kult um einen machen. Beruflich mache ich Folgendes. Ich habe mit meiner Frau zusammen seit 3 Jahren einen Hundeladen in Köln, wo wir frisches Fleisch und frische Ernährungsberatung für Hunde- und Katzenhalter anbieten. Also sogenanntes BAFEN, biologisch artgerechtes rohes Füttern. Gibt es Mango-Konfekt für Hunde? Nein, also bis jetzt noch nicht, aber es ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Aber Stefan, von dem, was Trademark jetzt hier drin wäre, könnte man es fast, glaube ich, sogar... Stimmt es, dass Hunde keine Schokolade essen dürfen, sondern ansonsten explodieren? Ist das so? Nein, die explodieren nicht. Sterben einfach. Ja, beides, glaube ich. Also sie sterben anhand der Explosion. Sterben erst und explodieren dann. Genau. Was ist denn in der Schokolade? Nein, was ist also Schokolade? Man muss sich immer nur überlegen, was es in der Natur gibt und was sie in der Natur essen könnten. Ja. Und meiner Meinung nach liegt in der Natur zum Beispiel, natürlich, wenn sie jetzt in einen Süßigkeitenladen gehen, liegt da Schokolade rum, aber wenn jetzt ein Wolfsrudel oder Hunde im Wald leben würden, wäre da jetzt normalerweise kein raffinierter oder industriell bearbeiteter Zucker oder Kakaobohnen oder sonst was da. Oder eine Frisbee wäre auch nicht da. Deswegen kannst du auch einfach mit einem Stock spielen. Aber wenn der Hund einen Frisbee fängt, will er kann den auch dann fressen und kann nur nicht? Oder checkt er schon, dass das jetzt nichts zu essen ist? Der weiß schon, dass es nichts zu essen ist. Er weiß aber, wenn du ihn da konditionierst, dass wenn er es dir bringt, dass du ihm dann ein Leckerli gibst. Aber dieses Wiederbringen, was Hunde ja immer machen, woher kommt das? Kommt das aus der Steinzeit? Ich weiß nicht, ob das aus der Steinzeit kommt, aber generell dieses Apportieren, Jagdhunde mit allem drum und dran. Wenn die sich was schnappen und dann zum Rudel bringen oder finden oder erstmal in Sicherheit bringen, das ist, glaube ich, so ein ganz normaler Instinkt einfach. Kommen wir wieder zur Hundeernährung. Okay. Also, wie gesagt, man muss halt immer vom Beutetier ausgehen. Und zum Beispiel ein Kaninchen wäre jetzt ein klassisches Beutetier. Und so, es kommt ja im rohen Lebenfutter. Es kommt dann aber, wenn es getötet ist, es ist Totfutter. Ist aber nicht gebraten, nicht gekocht und wird aber komplett aufgegessen. Und so muss man sich halt dann das überlegen, was wir bei uns im Laden probieren nachzustellen, woraus ein Beutetier besteht und wie man das mit frischen Zutaten hinbekommt. Aber gibt es dann da auch so Hunde-Gourmets, die dann wahnsinnig tolle Sachen, Nudeln und ganz toll anrichten? Ist es eher Bullshit oder checkt der Hund schon, Meinung oh, das nach, ist richtig lecker? Also Hunde haben sehr viel weniger Geschmacksrezeptoren als Menschen und dann ist die Katze nochmal sehr viel drunter und alleine Nudeln macht keinen Sinn, weil... Katzen sind da drunter? Die wirken wie die totalen Gourmets. Nee, Katzen gehen nach ein bisschen nach Geruch, aber gehen nach wie sich's anfühlt. Also zum Beispiel die Katze, es kann sein, dass eine Katze, die Trockenfutter gewohnt ist, wenn du ihr jetzt eine Maus oder einen Fisch gibst, dass sie aufgrund, wie sich's im Mund anfühlt, gar nicht checkt, also das ist was zu essen, sondern das ist irgendwas anderes. Ja, und Nudeln kommen halt so auch nicht in der Natur vor. Also ich weiß auch nicht, wie sich ein Hund das jetzt selber kochen sollte. Und auch schon Nudeln. Es gibt aber wo? In alten Mackie-Comics, ja, aber... Man muss sehr sensibel, was Essen angeht. Ja, du kannst ihm sowas nicht sagen. Also ich ernähre mich, dass dir meine Kompetenz in das falsche Licht gestellt wird, ehrlich gesagt. Wieso? Dass aber Nudeln okay nicht in der Natur vorkommen? Ja. Bio-Nudeln, hallo? Ach, deswegen heißt es ja Bio-Nudeln, ja. Und Premium-Futter ist auch Premium, weil ja Premium draufsteht und auf der Verpackung ein Hund im Anzug drauf ist. Aber würden Hunde auch einen Menschen essen? Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn der verwest und der irgendwo rumliegt, dann würden die bestimmt auch... Es sind auch Aasfresser. Es sind Omnivoren, also Allesfresser. Mhm. Und die essen auch ein Aas, also das auch Wort was ein bisschen länger rumliegt. Wie sieht's denn aus mit Getränken? Also, euer Hund denkt also man jetzt... Boost trinke ich super gerne. Booster, ja, meine ich ja. Boost your energy. Aber wenn man seinem Hund was Gutes tun will, dann denkt man ja meistens eher in der Essensrichtung. So Leckerli, irgendwie mal irgendein Twix oder sowas. Nee, Wasser aber ist gut, aber du kannst natürlich auch Smoothies machen. Du könntest rein... So kommen die zwar nicht in der Natur vor, aber wenn oder ein Kaninchen-Smoothie, so Kaninchen auch, rein in den Mixer. Könntest du natürlich auch machen. Das kommt jetzt ein bisschen komisch rüber, aber auch das wäre möglich. Kannst geil Obst und Gemüse, wenn du dir selber einen Smoothie machst, kannst du das deinem Hund genauso geben, weil durch das Zerkleinern machst du es eigentlich so, wie es in der Natur vorkommt, weil Obst, Gemüse wird meistens aufgenommen, weil sie den Pflanzenfresser aufessen. Und der Pflanzenfresser, den sie essen, also Kaninchen, hat im Magen schon Verdautes. Also und um nachzustellen, dieses Verdaute. What? Die essen den also, Mageninhalt von Beutetieren? Ist da nicht so Säure drin ist das und so? Das allererste, was sie essen. So, weil ernsthaft? Die Natur sich überlegt, so isst er jetzt die ganzen Früchte und das Obst und die Nüsse. Deswegen, wenn man also jetzt einem Hund. Genau. So und wenn man jetzt einem Hund eine Karotte so geben würde. Mhm. Unpüriert oder unzerkleinert oder nicht gegart, dann kann man im großen Geschäft auch wieder Stücke der Karotte sehen. Weil die Natur hat sich eigentlich überlegt, Karotte ist ja eigentlich, weil der Hase die Karotte gegessen hat und ist das vom Mageninhalt so. Das heißt, wenn man seinem Hund was richtig Gutes tun sollte, um auf dein Getränk zurückzukommen, dann mach wirklich aus Obst, Gemüse, mach einen Smoothie, weil dann ist es ganz klein gehackt und viel leichter zu verstoffwechseln. Die fressen den Mageninhalt zuerst? Ja, als erstes. Sie gehen immer erst auf den Bauch. Mein Gott, jetzt wie gut ist das denn? Die gehen immer erst auf den Bauch. Das heißt, der Chef, also der Chef isst immer den Bauch. Wenn Kaninchen sind, jetzt so die Mittelmänner quasi. Kaninchen? Ist ja noch cool. Kaninchen. War ein kleiner Gag, den ich eingebaut habe. Achso, danke. Die Kaninchen, wenn die halt den Mageninhalt von denen fressen und die quasi, also die quasi nur Früchte essen, damit Hunde das später zerkleinert bekommen. Ich glaube nicht, dass Kaninchen doch, jetzt Früchte essen, doch, damit die deswegen, Hunde doch, es später essen. Das ist nämlich deren nicht. Platz in der Natur und der ist scheiße. Und das ist nämlich sowas, da erkennt man nämlich mal, wo der Platz, der eigentliche Platz ist von Tieren, in der Natur. Und Kaninchen haben offensichtlich einen Scheißplatz in der Natur. Zu mir auch irgendwie ist es gerade leid ein bisschen. So wie Osterhasen eigentlich, die müssen die Eier bringen, können sie auch nicht für sich behalten und werden dann auch noch gefressen. Na, Osterhasen ist, haben sich ein Mensch ausgedacht, weil so. Jesus damals. Jetzt gibt es ja Menschen, die irgendwie zum Beispiel essen, irgendwie ganz komisch essen. Also die dann zum Beispiel so ein Softcake irgendwie dann erst den Rand abknabbern und dann. Ja, aber das macht man ja. Und knabberst die ganzen. Genau, erst die ganzen Sachen aber rausknuppeln. Das ist doch extra machen Tiere das auch? Ja, halt erst den Bauch. Erst den Bauch, dann die Ohren irgendwie ab, dann die Nasenhaare raus. Oder ich glaube, also da geht es halt danach, was der Rudelführer am liebsten mag. Der isst dann halt die besten Sachen, fängt halt beim Bauch an. Das Alpha-Tier. Und dann das Alpha-Tier, der Chef halt. Und wow. Das heißt so, die schielenden Deppen, die kriegen dann so wahrscheinlich ein bisschen was vom Ohr und ein halbes Bein. Und den Rest müssen sie sich dann sonst. Ist denn für den normalen Hund der Mensch das Alpha-Tier? Ja, das merken die auch schon. Also besser gesagt, der Mensch sollte einiges, also sollte alles dafür tun, dass der Hund schon weiß, okay, das ist der Chef, an dem orientiere ich mich. Weil Hunde, die das Gefühl nicht haben, kennen wir auch ganz oft. Fressen sind dann, fressen den Menschen auf. Fressen entweder die Menschen auf oder bellen halt rum und haben das Gefühl, den Menschen verteidigen zu müssen, weil sie das Gefühl haben, der Mensch ist gar nicht der auf mich aufpasst. Da muss man schon sehr viel falsch machen. Man muss sie auch anleihen und so. Und wenn die das Gefühl haben, dass es kein Alpha-Tier ist, was mich gerade anleihen, sondern irgendein Idiot. Das ist eines der größten Probleme. Also das ist wirklich zum Beispiel, wenn du jetzt zu Hause bist und dein Hund hört, dass draußen ein Hund bellt, wäre es eigentlich besser, wenn du darauf reagierst und zum Fenster gehst und rausguckst und deinem Hund dann zeigst, ey, es ist alles okay, ich bin hier der Chef. Weil es kann nämlich kann sein, wenn ein Hund so einen Beschützerdrang hat, dass der Hund draußen bellt, du nicht reagierst, weil du ja weißt, hey, der Hund ist draußen, wir sind drin, was passiert. Hund, und der Hund denkt aber, oh mein Gott, bist du bescheuert, Alter, der Feind ist vor der Tür und rastet aus. Also als Tipp würdest du geben, je mehr der Mensch bellt, desto weniger bellt der Hund. Genauso würde ich das gerne als Zitat, wie bei Scooter, döp. Olli Schulz hat, Olli P. hat gerade in unserem Podcast. Nee, Olli Schulz ist schon richtig. Ich habe tatsächlich nach Zitaten von dir gesucht, als Vorbereitung auf den Podcast. Ja. Ich habe keins gefunden. Was soll denn auch für ein Zitat sein? Es gibt keine Zitate von dir. Doch, mein größtes Zitat ist, der Weg ist das Ziel. Müsst ihr mal googeln, ob das schon. Damit kann mein Navigationssystem immer so wenig anfangen. Es will es einfach nicht. Ich habe dir gestern gesagt, das ist ein Kack-Gag, den solltest du nicht unterbringen. Manchmal. Ich habe eine App erfunden. Wollt ihr die mit mir machen? Ja. Wobei, wenn wir es jetzt sagen, ist sie wahrscheinlich weg, aber mich nervt bei Ideengrab-Podcast-Ufer. Wir haben schon Ideen begraben. Eigentlich ist es eine Weltidee. Wir müssen jetzt nur schnell sein. Also wir nehmen es ja jetzt auf, es wird später ausgestrahlt. Das Patent an Follow. Ich schreibe es auf. Wenn es aufschreibt, darf man es, glaube ich, nicht mehr klauen. Das ist richtig. Ja. Also, die App heißt Statement und ist so etwas wie das Beste aus Facebook und Twitter, zeichentechnisch unbegrenzt. Es kann aber nur Views geben. Also es gibt keine Kommentierfunktion. Keine Kommentarscheiße, auch nicht Like, sondern es wird einfach geviewt. Das heißt, ob das dein Foto ist oder dein Manifest oder sonst was du halt sagst, es ist einfach dein Statement. Und entweder die Leute gucken es oder sie gucken es nicht. Okay. Aber nicht, dass du bei Twitter manchmal das Gefühl hast, das muss ein Facebook-User sein, der gerade hier drauf geantwortet hat, aufgrund der Qualität des Kommentares. Und dass man einfach diese ganze Scheiße umgeht. Aber will man, das will man doch, oder nicht? Nee, ich will doch Likes haben. Nee, weswegen twitterst du zum Beispiel? Also wir twittern, weil wir Fame-Horse sind, die natürlich die Faves haben wollen. Und wenn wir die nicht haben, dann habe ich tagelang Depressionen. Weil wir Feedback haben wollen. Wir wollen wissen, was sind wir als Menschen wert. Ja. Ach, natürlich. Das stimmt überhaupt nicht. Aber bei mir stimmt das absolut. Ihr zwinkert mich gerade an und zeigt auf euer zwinkerndes Auge. Und vor der Hand, die darauf zeigt, ist eine riesen Neon-Reklame, die auch noch blinkt. Nein, aber mir ist es tatsächlich so. Das stimmt nicht. Doch, klar. Schau mal, der Mensch, jetzt, warum versteht ihr immer noch die Grundzüge der menschlichen Psychologie nicht. Der Mensch will Anerkennung. Der Mensch will Anerkennung, der Mensch will geliebt werden. Aber und die moderne Technologie bietet einem Möglichkeiten, das doch nicht im Cyberspace. Natürlich, das ist ja das eine wie das andere. Schau mal, was für eine Frau die Blicke sind, die sie in der Fußgängerzone erntet und daran ihr Selbstwertgefühl festmacht. Ey, was sagt man nicht? Das ist jetzt schon wieder Sexismus. Warum ist das Sexismus? Sexismus. Das stimmt doch überhaupt nicht. Genauso ist es für, kann ja auch ein Mann sein, ist ja egal, warum. Sexismus. Genauso ist es für mich, wenn ich Faves kriege auf meinen Tweet, dann denke ich mir, okay, cool, ich habe irgendwas gut gemacht, ich bin wertvoller als Mensch und ich habe was geleistet. Aber wie wertvoller? Wertvoller als? Oder? Als andere, klar. Ja, natürlich auch wertvoller als, klar. Florentin. Hallo, nein. Es ist natürlich, du bist doch die Gesellschaft ist ein Rudelsystem. Natürlich vergleicht man sich mit anderen. Aber ihr seid doch viel, also ich glaube, dass das bei vielen anderen so ist, aber ich glaube, dass es bei euch, nein, dass ihr sehr viel intelligenter seid. Nein, überhaupt, das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das hat was damit zu tun, ob man Mensch ist oder nicht. Und jeder, der Mensch ist, will auch Anerkennung haben und will geliebt werden und will Zeichen bekommen, dass er geliebt wird. Es bringt mir auch nichts, wenn mich ganz viele Leute toll finden und es mir nicht zeigen. Warum werde ich jetzt wieder dafür bestraft, dass ich meine innersten Gefühle hier offenbare? Das finde ich unfair. Das finde ich keine coole Gesprächsart. Finde ich auch scheiße von euch. Wie kommen wir jetzt aus der Nummer raus? Ja, wartet, ich mach mal auf. Einen Special Guest. Noch ein Gast. William! Hey! Das ist Thomas D. Okay. Die einzige Person, die du imitieren kannst. Ja. Nein, Quatsch. Naja. Kannst du jemanden imitieren? Nein. Das ist auch was Deutsche nicht gut können, finde ich. Ich kann eine Katze imitieren. Warte. Switch. Das ist sehr gut. Wie war das? Das war eine gute Invitation. Gut. Danke. Es sind noch keine Fragen angekommen. Ich habe jetzt ein bisschen auf die Leute gehofft auf Twitter, dass sie uns auch irgendwie, ich habe auf die gebaut, dass die jetzt irgendwie so Fragen raushauen oder irgendwie sowas. Gut, die wissen zum einen nicht, wer du bist, zum anderen haben wir nur ein paar Follower. Obwohl ihr es geschrieben habt, mit Bild und mit Vita. Aber apropos Sexismus, habt ihr diesen True Fruit-Skandal mitbekommen? Nein. Nein. Ja, gut. Aber findet ihr die neue Smileys? Es sind ja neue Smileys rausgekommen. Mit den verschiedenen Hautfarben. Ne? Hab ich, also wirklich, also weiß ich nicht, wie ihr jetzt darauf kommt. Ich habe dir vorhin, glaube ich, einen Daumen nach oben geschickt, als du mir die Adresse mitgeteilt hast. Welche Hautfarbe hatte der Daumen? Er war schwarz. Aha. Alles schwarz? Alles schwarz. Der ganze Daumen war schwarz. Ja. Es ist tatsächlich ein interessantes Thema. Ich weiß gar nicht, was sie dazu sagen Ich finde, also mein erster Gedanke war, ich habe Emojis noch nie eine Rasse oder irgendwas zugedingst. Und seitdem das da ist, finde ich, also jetzt ist es meiner Meinung nach rassistisch geworden. Aber es fällt mir schon auf, also ist es mir im Nachhinein aus dem aufgefallen, wenn ich jetzt ein schwarzer Erdbürger wäre und die ganze Zeit diese weiße Faust gemacht hätte zu Freunden, es wäre mir schon aufgefallen, glaube ich. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass es da Leute gibt, die halt nicht genügend Abstand zu haben, dass sie sich beschwert haben. Und gegen solche Beschwerden bist du nur machtlos einfach als Emoji-Macher. Naja, also ich meine, es gibt ja, sehr neuer Beruf. Egal worin, es gibt ja eine dominierende Kultur. Das ist generell die männliche und es ist generell die westliche. Die englische. Und die englische, so. Das heißt, zum Beispiel Dinge wie Salzstreuer ist männlich, einfach weil männlich das dominierende Geschlecht aber in der deutschen Sprache ist. Es ist die Türkei. Ist mir heute aufgefallen. Das stimmt. Es ist der Balkan. Und bei Frankreich sagt man wahrscheinlich nur Frankreich, das ist gar nichts. Natürlich gibt es das weibliche und männliche Geschlecht, aber zum Beispiel, es gibt nur der Salzstreuer. Das Männliche ist einfach das Neutrale. Ja. Und du sagst auch Frauen bezeichnen sich als ich bin Architekt oder ich bin, weil es einfach die männliche Person ist. Die Männlichkeit. Nee. Person ist. Sagen nicht, so, ich bin Architekt. Sie doch, sagen, natürlich. Ich bin Architektin. Das sag ich schon, aber der Typ ist Frau. Aber es heißt die Männlichkeit. Das sagt alles aus. Nein, ich will nur sagen, stimmt, die hallo. Das weiße Mic Drop. Und nein, nicht die Männlichkeit hin. Die Frage ist nur, ob diese Dominanz ein Problem darstellt oder nicht. Ob das einfach eine Notwendigkeit ist, dass man in der Sprache einfach ein dominierendes Geschlecht braucht, damit es grammatikalisch funktioniert und es ein neutrales gibt. Oder hat es tatsächlich Einfluss auf die Person, die diese Sprache benutzt? Also, dass man eine Frau ständig. Das ist eine intellektuelle Frage und überhaupt eine. Ja, aber das ist genau das gleiche mit den Emojis. Es gibt einfach die dominierende Kultur der Weißen, deswegen sind alle Emojis weiß. Das Weiß heißt einfach, Emojis das gelb. Normale ist. Weil die Emojis kommen aus. Weil Asien die dominierende Kultur ist. So sieht denn Bam. So. Und deswegen ist es das Normale. So, und die Frage ist es für einen dunkelhäutigen Menschen ein Problem, dass er nicht so normal ist? Genau. Dass er Normalität nicht mit seiner Hautfarbe repräsentiert ist? Ja. Oder sieht er das als völlig Normales an oder nicht? So, und das ist jetzt tatsächlich. Zum Beispiel Geister werden immer weiß dargestellt. Es wäre schwieriger, sie schwarz darzustellen, weil dann würde man sie nachts nicht sehen. Und vor allem Geister haben immer altmodische Kleidung an. Habt ihr schon mal einen Geist irgendwie in einem coolen T-Shirt und einem Skateboard gesehen? Nein. Oder mit einer Baggy-Jeans. Finde ich auch diskriminierend. Das ist interessant. Dann wären sie wahrscheinlich nicht mehr so gruselig. Geister wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich so eine Geister. Gut aussehende Geister. Setzen sich nur die Geister. Ich finde es aber auch wirklich verwirrend, dass die Klamotten mitsterben. Also die liegen ja noch irgendwo rum. Und das heißt, die gibt es ja zweimal. Völlig bescheuert. Aber wenn jetzt einer stirbt, dann hat er ja moderne Sachen an. Also wäre er ja ein cool aussehender Geist. Eigentlich schon. Ja, oder er kriegt dann Geisterkleidung. Die sind noch nicht mehr so gruselig. Tatsächliche Kleidung zurückbleibt. Na, du wirst ja mit der Kleidung beerdigt. Okay. Und dann ich wäre aber nicht mehr, ich wäre, also, wenn ich jetzt jemanden mit einem umgedrehter Cappy oder so sehen würde, ein Geist, hätte ich jetzt keine Angst vor ihm. Nee. Ich finde es ja cool. Ich finde es cool. Umgedrehtes Cappy. Ja, ist schon ein bisschen langsamflüssig. Oder er ist Rennfahrer. Der sitzt dann auch so falsch rum auf dem Stuhl. Ja, ja. Genau. Versucht dich zu erschrecken. Und macht Criss-Cross-Moves. Ja, tatsächlich. Vorgestern bin ich an einer Primark-Filiale vorbeigelaufen. Ist ein toller Laden. Und auch Comedy-Potenzial. Und die Leute haben, und ich habe mich so laut totgelacht, und es war mir unangenehm, weil ich habe gemerkt, dass ich ganz alleine unterwegs war und sehr laut gelacht hatte, haben reihenweise ihre Primark-Tüten in ihre H&M-Tüten gestopft draußen. Mhm. Und Sachen aus der Tüte in ihren Rucksack gemacht, um die Tüte zu entsorgen. Mhm. Also gehen rein, nehmen das alles in Kauf, was das darstellt und ist, schämen sich dann aber doch ein bisschen und schmeißen die Tüten weg. Mhm. Jetzt meine Idee. Ja. Primark gibt einfach weiße Tüten raus. Ich lasse es mal so im Raum stehen. Und zwar von Kindern produziert. Yeah! Wie geil wäre das? Genau, um die halt auch so ans Arbeitsleben ranzuführen. Ja, genau. Ich finde auch, man kann auch alles so und so sehen. Also durch Primark ist die Jugendarbeitslosigkeit und Kinderarbeitslosigkeit dermaßen gesunken. Die würden alle noch einen Job suchen jetzt. Muss man mal so sagen. Ich glaub, Satire darf alles. Oli P. Ach ja, Satire darf alles. Ja, du hast grinsend, recht, Satire darf alles. Grinsend dreht er sich vom Mikro weg. Satire darf alles. Wir haben alles gesagt. Nein. Ich meine, was würden die Kinder sonst machen? Den ganzen Tag Videospiele spielen, Ballerspiele? Willst du das wirklich? Nein. Aber ich glaube, das braucht es tatsächlich. Ich glaub, das ist irgendein Superspaß. Die hat jetzt den Tweet favorisiert. Was sind eure Fragen an unseren Special Guest? Das beantwortet, das erfüllt einfach den Zweck nicht. Das meine ich mit unserer neuen App, die ihr gar nicht, ihr habt gar nicht gesagt, ob wir die Statement-App machen. Statement, die machen wir. Einfach Statement. Ja, aber ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, sonst klauen die Leute uns die Idee. Ah, ja. Ich glaube, der Mensch liebt verbotene Dinge. Kurz. Ich glaube, es ist für Primark marketingtechnisch clever, Primark-Taschen zu verkaufen. Natürlich. Weil der Mensch verbotene Dinge liebt. Er will diese Dinge verboten haben und er liebt es, dann diese Primark-Tasche wegzuschmeißen, weil er sich dafür schämt. Und dadurch bekommt der Primark-Service an sich einen höheren Wert, weil es verbotene Früchte sind. Weil du kannst ja auch einfach sagen, dass der Playboy irgendwie außen aussieht wie ein Spiegel und dann würden sie mehr Leute verkaufen, weil die Leute nicht so eine große Hemmung hätten, den zu kaufen, weil man einfach sagt, oh, ich kaufe nur mal einen Spiegel und ich gehe mit dem Spiegel aufs Klo, kein Problem. Aber ich sage, nein, es stimmt nicht. Ich gehe mit dem Spiegel aufs Klo. Aber ich sage, man nie wieder so hören wird. Genau. Dann, vor allem, warum sagst du mir das so? Nein, aber ich glaube, ich stelle mir gerade die Themen der Sendung vor, wie es ein Profiler mit roten Fäden verbindet, an einer riesen Wand mit Bildern und so. Ich glaube, der Mensch braucht seine Verbote und Tabus, weil er sie genießt. Ja. So. Beerdigung. Du bist halt sehr moralisch angehaut. Also, du hast ja, so überhaupt, viele, du hast, überhaupt nicht. Na gut, ich habe einfach irgendwas. Ich hätte nicht zugehört, aber ich wollte irgendwas sagen. Ich wollte gerade irgendwie einordnen. Aber ich finde es bei Florentin immer super, weil er wirklich sich zu sehr, sehr vielen Themen einfach immer wahnsinnig viel Gedanken gemacht hat und sich seinen Standpunkt rausgearbeitet hat und den auch einfach vertritt. Und das finde ich sehr gut. Das ist seine Rolle im Podcast. Dankeschön. Das ist nicht seine Rolle. Das ist doch die einzige Rolle, liebe. Aber ganz kurz, wie oft wirst du erkannt auf der Straße? Also ich muss sagen, ich werde jetzt 37 und ich bin im Fernsehen oder Medienbereich, seitdem ich 18 Jahre alt bin. So, das heißt, das ist jetzt mehr als die Hälfte meines Lebens. Mhm. Und du achtest da dann irgendwann nicht mehr drauf, weil es gibt bestimmt, also es gibt Menschen, denen es wichtig ist, erkannt zu werden und feiern sich und definieren sich darüber. Soll es auch geben, ist ja auch alles in Ordnung so, aber ich bin mit meinem Leben so, wie es ist, wahnsinnig zufrieden und lebe in der Welt, in der ich für mich lebe, mit meiner Familie, mit allen drum und dran, bewege mich auch, wenn ich zu Hause bin, immer nur so im Radius von 2-3 Straßen, weil es da aber auch alles gibt. Und da kennt man dich aber auch schon bestimmt. Genau, und da wohne ich jetzt aber auch schon seit vielen Jahren, deswegen ist das eher ein ganz normales Miteinander und die Zeiten, wo du 18 warst und jetzt Teenager hinter dir hergerannt sind, das ist ja dann auch vorbei. Aber wie oft wirst du noch erkannt? Also wie oft pro Tag? Das doch auch jeden gar Tag immer, aber das ist ja nicht. Nach so einem tollen Statement interessiert das auch gar keinen mehr. Doch, na, ich bin Journalist, ich muss früher haben die Leute geschrien, so, ah, Olli. Und jetzt kommen sie an und sagen, ah, meine Mutter war mal Fan von dir. Ja. So, das ist aber ich meine, also ist nochmal zurück. Kannst du ein Foto von uns machen vielleicht? Also zurück zu den Likes und Faves. Das sind ja sozusagen Real-Life-Likes und Real-Life-Faves. Ja. Es muss ja irgendwo den Moment gegeben haben, wo die abgenommen haben. Wo du gemerkt hast, oh, letzten Monat kamen mehr Leute und letzten Monat wieder mehr. Also wie war das? Also, ich glaub, also zu merken, dass dieser Bogen irgendwann auch wieder nach unten geht. Also dieser, ich denke, das ist ja eigentlich fast bei jedem, der öffentlich arbeitet, so, dann gibt es so einen Anfangs-Riesen-Hype, gerade im Teenie-Show-Segment. Das merken wir auch gerade. Da ist das, ja, bei euch, haben wir ja hier auch davor die ganzen Leute gesehen. Aber die ersten 2-3 Jahre ist es immer viel und dann wird es meistens einfach weniger. Das war aber schon. Aber es muss ja irgendwo den Punkt gegeben haben, wo es immer mehr wurde und dann weniger. Mich interessiert dieser Moment, wo du das erste Mal gemerkt hast, oh. Das ist investigativ angehaucht. Also ich muss sagen, der erste Moment, wo es, wo man einfach gemerkt hatte, es wird, aber ich habe das nicht als weniger wahrgenommen, aber einfach als, ah, ich kann jetzt mal wieder ins Kino gehen oder ich kann mit meinem Sohn ins Freibad gehen und du wirst nicht dauernd beim Einkaufen beobachtet und heimlich fotografiert. Also es war einfach nur, dass du gemerkt hast, dass deine Lebensqualität einfach wieder sehr, sehr viel mehr gestiegen ist. Und auch die Leute aber trotzdem, die ja dann auch mitgewachsen sind, irgendwann auch merken, hey, vielleicht ist es viel respektvoller, nicht zu schreien und umzukippen, sondern einfach Hallo zu sagen und können wir ein Foto machen oder auch nicht. Jünger man ist, sind ja meistens noch die Fans im gleichen Alter und dementsprechend unreifer im Umgang. Aber hier, Angela Merkel zum Beispiel, die lebt ja auch nur im Radius. Die das lebt auch ist noch in der sehr genau das. Ich bin ja eher der Angela Merkel des kleinen Mannes. Richtig. Ja, und die geht ja auch immer in den Supermarkt. Kann sie auch immer noch gehen, obwohl sie die fucking Bundeskanzlerin ist von Deutschland. Ja. Und wahrscheinlich auch, weil sie halt immer noch in ihrem Radius bleibt. Ja, kommen auch immer 5 BND-Agenten mit. Ich glaube, das ist noch ein bisschen was anderes, als wenn Oli P. einkaufen geht. Entschuldigung. Das war ein oder die gehen ja nicht alleine einkaufen. Klar geht die alleine einkaufen. Na klar, ja klar, damit irgend so ein Typ die zusammenschlagen kann oder was. Ja, Angela Merkel wird hundertprozentig nicht alleine. Ich glaube, die kann sich ja selbst verteidigen. Ja, natürlich hat die Sicherheit. Ich glaube nicht, glaubt ihr, das Bundesamt mal irgendwo einkaufen? Auf gar keinen natürlich Fall. Mit Personenschützern? So ja, ja, eben. Natürlich, aber, meine ich ganz kurz. Ich glaube, dass eine Bundeskanzlerin sich auch selbst verteidigen könnte im Zweifelsfall. Die kriegt doch. Die ist doch bei Agents of S.H.I.E.L.D. Klar, die kriegt doch Kung-Fu-Kurse. War die nicht auch bei der Stasi oder so? Da hat die bestimmt so ein paar Griffe gelernt. So bam. Also als Bundeskanzlerin kriegt man, glaube ich, auch Kurse, wo man sich selbst verteidigen kann. Guckt ihr Danger 5? Nein. Nee. Erklär mal, Zusammenfassung kurz. Nee. Hab ich noch nicht gehört von. Nee. Okay. Fassen wir die ersten 8 Staffeln einfach mal zusammen. Kurz in 3 Worten. Nun ja, also Gute probieren gegen das Böse zu kämpfen. Das Böse entkommt immer durchs Fenster. Ui, ich habe übrigens die ganz Lost. Lost habe ich nicht geguckt. Ja. Wollte aber irgendwann mitreden auch können. Auch noch nie. Schaut euch nicht Lost an, Leute. Wollte ich, mitreden können, habe ich mir die ganze Story, die ganze Handlung auf Wikipedia durchgelesen. Deswegen haben die so viele Staffeln gemacht, weil sie immer wieder probiert haben, es gut zu machen, aber es hat halt 8 Staffeln lang nicht geklappt. Ja. Also das Entwürdigste, was man machen kann, eine Staffel oder eine ganze Serie auf die Handlung auf Wikipedia nachlesen, echt geht gar nicht klar. Furchtbar. Nee, das kann man echt nicht machen. Nee. Kann echt nicht rüber. Wie viele Minuten müssen wir noch? Wir haben jetzt 52 Minuten geredet. Ach nee, wir können noch ein bisschen. Ich finde das ganz interessant. Ich finde Oli P. ist ein interessanter Typ eigentlich. Ach, jetzt hör doch mal auf. Oder musst du los oder was? Nee, ich wollte noch was kochen. Weil du wolltest ja was kochen für deinen Hund oder was? Nein, der kriegt's doch roh. In der Natur gibt es nichts Gekochtes. Meine Fresse. Mein Gott, hast du nichts gelernt? Eben da darf man dann auch keine nichts Warmes dann servieren. Du kannst die Sachen garen, weil sie dann auch für den Magen wieder oder besser gesagt leicht zu verstoffwechseln aufzuschließen sind. Du könntest es natürlich auch garen, aber es wäre nicht der natürliche Weg. Bei vielen älteren Hunden oder bei manchen Krankheiten ist es so leichter. Apropos Beruf. Was genau steht jetzt zum Beispiel bei dir in der Berufsbezeichnung? Tierkritiker. Okay. Akzeptiere ich so. Gib mal zwischen 0 und 10 für Stefan. 4? 4, okay. Aber eine gute 4. Eine gut gemeinte 4. Ist wie bei Shopping Queen oder bei sowas. Ey, war super geil, war so lecker, hat richtig Spaß gehabt und bin eine gut gemeinte 4. Was hältst du eigentlich von allen meinen Zeugnissen immer? Herausragende Sprachwortschatz. 4. Sagen wir 4. Einfach. Das ist wie eine Szene gedreht wurde. Super, wir machen noch eine. Aber hast du schon sehr viel Gutes dabei. Genau. Aber kommt dir auch manchmal Hass entgegen in der Öffentlichkeit? Weil ich habe ein bisschen gegoogelt, Oli P. als Vorbereitung. Und ich habe eigentlich tatsächlich die ersten 10 Einträge bei Google sind irgendwie Diss auf hiphop.de irgendwie, was will der denn so? Aber das ist ja alles 15 Jahre oder ja, so. Ja eben, aber ich meine ja generell. Irgendwie ja, das war früher so, ist ja klar. Also immer wenn du... Gerade die Hip-Hop-Szene, ne, ist auch sehr streng damit. Was ja auch sehr mit Popmusik zu tun hat. Das ist das Gleiche, wie wenn sich jetzt... Rammstein über Musikantenstadel aufregt. Das hat natürlich, wobei machen sie ja mit Heino. Na egal. Ja. Nee, aber das ist ja normal. Also alle, die mal erfolgreich in einer bestimmten Teenie-Genre-Geschichte erfolgreich sind, also da gibt es auf der einen Seite dann halt 3 Millionen, die Platten kaufen. Das gibt dann aber auch dann andere, die scheiße finden. Merke ich ja auch. Also, oder ihr wahrscheinlich auch. Ihr guckt auch manche Comedians recht gerne, aber es gibt dann auch wahnsinnig viele, die man scheiße findet. Ja, das halt. So. Und dann gibt es manche, die sich da artikulieren müssen. Und jetzt heutzutage oder seit Internet ist es natürlich noch mal leichter zu sagen, dass man was scheiße findet. Außer mit also Apps generell, wie Statements. Da kann man gar kein Problem einfach. Genau. Ja. Wobei, da könnten auch alle einfach das Statement machen, dass sie was scheiße finden. Ich würde das gerne weiterentwickeln, ein Statement, aber Statement mit Kommentierfunktion. Zurückzukommen. Aber das hat sich aber sehr, sehr entspannt alles. Also ich kann mich jetzt innerhalb der letzten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre nicht daran erinnern, dass noch irgendjemand mal blöde war. Also, das Schöne ist, ich habe bis vor 2 Jahren auch MMA gemacht, also Muay Thai, Bodenkampf, Boxen, Kickboxen, Thaiboxen. Wie die Kanzlerin. Das heißt, wie die Kanzlerin. Also du kannst wie die Kanzlerin, wir waren ja beide bei Glaubst du, du könntest die Kanzlerin besiegen? Weiß ich nicht. Das organisieren wir bei FIFA, mal, oder? Ja. Oli P. versus Celebrity Angela Merkel. Celebrity Deathmatch. Geil. Das wäre ein super Kampf, glaube ich. Da würden die Leute einschalten. Aber geht's ja, Promi-Boxen. Ja, stimmt. Diese Affen von Promi. Bist du eigentlich ein Promi? Auf jeden Fall. Also wenn man das kannst du niemand fragen. Doch, natürlich. Ich will wissen, wie er sich selber einschätzt. Ach, das ist ja das. Warum kann man das denn niemandem fragen? Fang mit deinen Scheiß Tabus irgendwie. Ich hab Bock, einfach in den Rücken zu fallen. Es ist eine. Also, ich finde, ja, ich habe mir. Ich weiß nicht. Ist natürlich, aber ich will, ne? Man kann ja nicht darauf Ja antworten. Ohne unsympathisch. Doch, natürlich, ja. Genau, das ist es halt. Natürlich. Aber. Nee, aber natürlich. Das ist ein scheiß PC, also man ist, schon. Also natürlich, ich glaube, die Definition prominent oder bekannt oder wenn man heutzutage schon 10.000 Follower hat bei YouTube oder sonst wie, ist man ja auch schon einer bestimmten Zielgruppe bekannt. Also ist man ja für die ein Prominenter. Das heißt, es gibt auch Leute, die vor 10 Leuten auftreten, das sind aber die Hardcore-Fans und auch für die ist er prominent. Und natürlich, wenn du 3 Millionen Platten verkauft hast und seit so vielen Jahren Sachen arbeitest und Moderation, natürlich ist man prominent, dann kannst du wieder sagen, A, B, C, D, E, F, G prominent. Ja. Da frage ich mich aber auch mal Leute, die normale Jobs haben. Wenn jetzt zum Beispiel ein Klempner zu mir kommt, ist er dann jetzt für mich nur der F-Klempner? Weil es gibt bestimmt noch bessere Klempner und auch den Chef von seiner Klempnerfirma. Deswegen finde ich es wieder schade und traurig, dass wir wieder kategorisieren müssen und einstufen müssen. Aber du bist schon Dschungelcamp ja, berühmt, Frage. Oder? Was? Du bist schon Dschungelcamp berühmt. Also man könnte dich, also man würde sagen, dich einladen. Also jeder Bundesbürger ist Dschungelprominent. Ja. Weil ja auch Normalbürger, die prominent sind, auch eingeladen werden. Wurdest du schon mal vom Dschungelcamp angefragt? Ich wurde am Anfang angefragt, bis ich mal gesagt habe, dass es sehr freundlich ist, aber solange ich Familie und Freunde habe, wird sowas nicht stattfinden. Wie viel hättest du gekriegt? Wie viel hättest du gekriegt? Das weiß ich nicht. Okay. Nochmal zum Thema ausgesorgt. Wieso? Das ist doch so ein Urlaub, wo man Erfahrung, um an seine Grenzen zu stoßen, um mal so ein bisschen auszutesten. Ja. Wo ich mich dann mal frage, ja, dann mach doch Urlaub im Dschungel alleine. Ja. Dann fahr doch dahin und teste das mal aus. Nee, aber es ist interessant. Also ich glaube, weil Dschungelcamp setzt ja schon so eine gewisse Prominentengrenze fest. Also es gibt ja niemanden, der sagt... Ja, das heißt, Prominentengrenze ist, du musst schon mal einmal mit einem Prominenten geschlafen haben. Ja, und wenn es das ist? Und das habe ich noch nicht. Okay. Ja, doch, aber so ist es halt auch. Klar, natürlich, habe ich. Aber ich meine, es gibt ja gewisse Regeln. Ja, ich meine, es gibt ja gewisse Regeln, weil man prominent ist. Halt so wie früher der Adel einfach. Das war halt eine objektive Sache. Moment, wo man eine, der gehört zum Adel und der nicht. Und so ist es halt prominent heute so. Wenn man eine Autogrammkarte hat, dann ist man prominent, die man sich ganz günstig 2000 Stück bei Flyer kriegt, 60 Euro bestellen. Flyer-Alarm. Nochmal ganz kurz zum Thema ausgesorgt. Hast du damals, als du richtig viel Geld verdient hast, schon angefangen, früh was zur Seite zu legen und so? Oder hast du einfach so wahnsinnig viel verdient, dass du das gar nicht musstest und das trotzdem noch genug hast? Beides. Also das beides. Das Gute ist, dass ich durch mein privates Umfeld, durch meinen Vater und also immer sehr familiär gebunden war und wir auch einfach aus einem normalen, wie sagt man immer, bürgerlich Mittelstand, sagt man sowas immer? Ja. Großbürgertum. Großgrundbesitzertum. Ja. Nee, dass ich eigentlich sehr normal aufgewachsen bin und auch nie probiert habe, anders zu leben. Also ich habe nie gesagt, so jetzt muss ich mir aber das Hochhaus mit dem Hubschrauber kaufen, sondern es hat einfach die Villa mit dem Hubschrauber gereicht. Ja, aber es ist eigentlich so ein bisschen der Traum von jedem Menschen eigentlich, so ein bisschen so viel Geld zu haben, dass man nicht mehr arbeiten muss. Also wie viel Geld ist, also wir sind ja noch relativ jung, du auch noch. Ja. Wie viel Geld müssten wir jetzt haben, um nie mehr arbeiten zu müssen? Also eine Summe. Kommt drauf an, wo du lebst und wie du lebst. Ja, genau. Was für ein Lebensstandard. Sagen wir mal hier. Sagen wir mal unseren. Und ich will jeden Monat 3.000 Euro haben. Das kannst du dir doch hochrechnen, die 3.000 Euro auf die Jahre, wo du denkst, dass du noch lebst. Aber ganz, wie ist das denn, tatsächlich diesen Status erreicht zu haben? Ist es so geil, wie man denkt, dass es ist? Oder ist es eher lame? Natürlich, du hast ja eine Sicherheit im Hinterkopf. Also das ist ja schon mal ganz gut, dass du nicht... Und du hast Macht. Der Druck ist auf jeden Fall insofern weg. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch... hat es trotzdem nichts damit zu tun, dass man nicht denkt, dass man eine Aufgabe haben muss. Weil ich glaube, es wäre sehr, sehr doof, wenn man sagt, so, ich habe jetzt... ausgesorgt und ich setze mich jetzt an den Strand. Ich glaube, dass das bestimmt spätestens nach einer Woche echt langweilig wird oder 2 Wochen oder 3. Ja, mit coolen Leuten, sehr guten Bitches, glaube ich, ist es was. Na gut, ja, das ist wieder was anderes. Du kannst jetzt bessere Bitches leisten auf jeden Fall. Ist das ein Qualitätspunkt? Das weiß ich nicht, das musst du die Bitches fragen. Okay. Wir haben... Ja, du, Chantal, ist ja eine mitgebracht tatsächlich. Wir haben sie hier, also das ist kein Problem. Nee, ist interessant. Wir haben noch nie mit einem Prominenten gesprochen. Ich habe bewusst noch nie mit einem Prominenten gesprochen. Ihr seid doch selber Prominent. Ich bin unfassbar nervös. Man stellt sich das immer so toll vor, aber also man denkt sich natürlich auch irgendwie, weil man macht ja vieles einfach nur für Geld. Also dieser Podcast würde nicht existieren, wenn nicht, sage ich mal, das eine oder andere monetäre Interesse ausgesprochen hätte. Aber ich muss sagen, dass ich sehr viele Sachen, die ich mache, und das ist aber für mich immer, also das sind immer so Themen, weil es halt schon sehr privat ist, aber da wir hier sehr privat sind. Das ist eine Unterhaltung für privat. Da hört ja kaum jemand zu. Nee, einfach das, was wollte ich denn gerade sagen? Ich wollte irgendwas sagen. Auch das ist egal. Mit auch, da, Arbeiten. Auch das ist Scheitern. Nee, auch, aber motivierst. Wahnsinnig viele Sachen dann auch einfach gerne mache. Es gibt bald jetzt auch noch ein anderes TV-Comedy-Format. Wo? Ich einfach riesen, auf Tele5? Nee, auf einem Privatsender. Auf einem öffentlich-rechtlichen Sender. Aber ich bin ein riesen Fan davon. Und für mich war es einfach ganz, ganz toll, dabei sein zu dürfen. Ja. Und da geht es dann gar nicht darum, dass man jetzt eine Gage kassiert, sondern dass man sagt, ey, das ist total cool, dabei sein zu dürfen. Also man ist, ich finde, jedenfalls in der Medienwelt, vielleicht auch sonst wie, es gibt immer eine Sache, da musst du mit deine Brötchen verdienen oder halt gucken, dass alles gut Dschungelcamp. Ist. Dschungelcamp. Und wenn du, ja genau, und dann gibt es aber auch Sachen, die musst du machen für dein Herz, falls es so sein sollte, dass die Arbeit dich nicht so sehr erfüllt. Leider ist es sehr oft so, dass das, dass man was man gerne macht, halt kein Geld abwirft. Genau, aber man soll es ja trotzdem machen. Deswegen auch Leute, die dann sagen, ja, Musik und ich will, ja. Also die ganzen Leute, die so weil denken, weil du genau die gegenteilige jetzt, Erfahrung machst. Halt mal deine Fresse ganz kurz. So, aber nee, die Leute, die Musikstars werden wollen und zu Castingsendungen gehen, versteht man ja, aber wenn sie wirklich gerne und gut singen, das kann man ja auch so machen. Man kann eine Band machen, man kann in eine Kneipe gehen, da auch singen. Also wenn es einem wirklich nur um die Sache an sich geht, die einen glücklich macht, dann brauchst du nicht damit unbedingt jetzt Geld zu verdienen. Aber so eine Sonja Zietlow zum Beispiel, der kaufe ich nämlich total ab, dass sie das, was sie macht, total feiert. Dass sie das, was sie macht, total geil findet. Und es, wenn es gleichzeitig auch noch das ist, was du halt Geld bekommst, viel Geld bekommst, weil du kriegst ja bei RTL schätze ich mal mehr als bei ZDF Neo, dann ist es ja, dann ist ja geil, dann hast du ja gewonnen quasi. Also du kannst mit deiner Lebenseinstellung, wenn du von vornherein, von Geburt an so eine Lebenseinstellung mitbekommen hast, dass das, was du da machst, geil ist, ist ich finde einfach, das Jackpot. Allerwichtigste im Leben ist, dass man, und das ist auch so abgedroschen, genau wie der Weg ist das Ziel, aber auch dieses, dass man einfach in den Spiegel gucken kann und dass man mit sich selbst im Reinen ist. Und ist so. Also ist dir das gelungen? Also kannst du wirklich auf deine Karriere zurückschauen und sagen, alles, was ich gemacht habe, da stehe ich voll dahinter? Weil ich weiß, dass ich, also was heißt ich weiß? Ich weiß ja nur, dass alles, was ich gearbeitet habe und gemacht habe, dazu beigetragen hat, dass ich jetzt so bin, wie ich jetzt bin. Und ich bin, muss ich sagen, ich bin ziemlich... Ziemlich cooler Typ. Nein, geiler Typ. Nein, ich bin nur in mir. Sieht geil aus, muss man mal sagen. Du hast einen geilen Jutebeutel, bringst geile Sachen mit. Ja. Dein Lifestyle ist der Hammer. Ich sehe diese. Nein, also ich bin glücklich mit meinem Leben und mir fehlt nichts. Ich bin einfach, also so wie es ist, kann es gerne noch 50 Jahre bleiben. Und wenn ich, wie gesagt, ich weiß ja nicht, dass ich was anders gemacht hätte, ob jetzt irgendwas irgendwie anders geworden wäre. Von daher bereue ich nichts, weil es scheint ja alles, also für mich hat alles gepasst. Und ich mache ja nicht die Karriere oder... Ich mache ja die Arbeit nicht, damit andere das gut finden, weil ich mache das ja nur für mich. Bei euch ist es ja, bei Florentin ist es ja, dass halt die Likes kommen. Mich daraus. Ich bin deswegen machen wir, Stefan und ich, die Statement-App, ohne diese Geschichten. Gut, ich mach durch andere. Mhm. Ja. Ich mache die Statement-App, einiges darauf, Projektion. Mit Kommentarfunktionen. Also Facebook. Das ist doch scheiße. Nein! Also einfach Facebook. Nein, das ist doch kacke. Ich glaube, es kommt gut Nein, an. Nein, ohne Hashtag Schrott. Auch dieses Hashtag, hat sich das überhaupt durchgesetzt? Also schreiben Leute wirklich unter diesem Hashtag dann extra Sachen und gehen da rein? Oder ist Hashtag nur da, dass man in den Trending... Archivgründen. Aus Archivgründen. Damit die Historiker in 200 Jahren mal gucken können, was da passiert eigentlich. Ey, das ist übrigens... Apropos Historiker, dein Alien-Witz war der lustigste auf Twitter, muss ich sagen. Oh, dankeschön. Geh da nochmal näher drauf ein. Also, du hast, das muss ich nochmal wieder zusammenkriegen. Oh, war, hier. Du hast zwei gesagt, Fanboys hatten ein Saxophonspieler hat mit offenen Augen Saxophon gespielt. Liebe Aliens, da müsst ihr irgendwie beim nächsten Mal doch euch ein bisschen besser bemühen. Jetzt gut. Natürlich in 440 Zeichen und sehr viel knackiger und besser erzählt von dir. Aber das fand ich sehr, sehr witzig. Und ich weiß aber, das war wieder ein Moment, wo ich gelacht hätte und hätte ich das einigen Leuten, die ich kenne, auch gezeigt, hätten sie mich angeguckt und wären weitergegangen. Ja, ja, kenne ich. Aber das ist Comedy so. Bist du ein History-Freak? Bist du ein Geschichtsfreak? Also ich gucke mir gerne halt so History-Sachen von Ulf Kotte an. Mhm. Na? Also, weil da lernt man halt auch noch ein bisschen was. Aber in 100 Jahren, Historiker, die über diese Zeit schreiben müssen, die haben es doch super einfach. Weil sie nein, ich glaube, sie hauen die Internet und finden einfach. Dinge. Ja, aber das Internet gibt es dann nicht mehr vielleicht. Vielleicht gibt es ein anderes Dateiformat. Aber nee, weil du hast ja niederländischen Antillen. Du hast eine Million unverifizierter Quellen. Ich glaube, andere Geschichtsschreiber, dann gab es halt das eine Buch und die eine Aufzeichnung von damals, das war es. Und heutzutage. Du hättest ja damals auch unter Brief Hitler schreiben können. Nein, oder ja, aber ich meine, es gibt ja Cyberkriege. Wer weiß denn da noch, was jetzt wirklich. Ich meine, es wird ja Cyberkriege geben. Und genauso wie damals Städte und ganze Landstriche verwüstet wurden, werden jetzt halt Rechenzentren und Informatik- und Datenzentren einfach verwüstet. Okay. Wenn irgendwie mal ein Land, stell dir mal 100 Jahre vor, ein Land wie China, was die für eine fucking Hacker-Power haben, einfach mal sagen, okay, gut, wir rotten einfach mal Deutschland aus. Die hacken dich kaputt von vorne bis hinten. Die hacken jedes kleine lokale Bürgeramtbüro. Es geht auch wieder zu kleine Stadt am See. Ich glaube auch, dass Großstädte, wenn die sowieso sehr viel gesünder, wenn das alles nicht mehr da wäre und alle wieder so 100 Mann wohnen. Ja, du bist ja im See und hast kein WLAN. Viel Spaß. Das WLAN ist das Real Life. Ich habe mal geschrieben, das WLAN ist das neue Licht. Oh, okay. Also überall, wo WLAN ist, bilden sich mittlerweile schon so Gruppen. Kleine Gruppen, die sich in diesem WLAN. Also das ist neues Feuer, so alle scharen sich ins WLAN. Das ist wie, Feuer. Ja. Ist wie Motten fliegen ins Licht, Menschen fliegen sind zum die Leute, WLAN. Ja, die gucken auch, wenn du noch einen Balken hast, stellst dich ja auch auf den Tisch und guckst noch irgendwas zu machen. Internet, Leute sammeln sich im Internet. Wenn du irgendwo eine Wüste hättest und du hättest an ein paar Stellen Internet verbunden, wären die da. Wenn das Wasser woanders wäre, wäre es scheißegal. Hauptsache Internet. Ist Real Life für Ingame-Versager? Ja. Ja. Okay. Und andersrum. Muss ich sehr lange drüber nachdenken jetzt. Ich weiß nicht, ob ich glaube, es gab tatsächlich mal die technische Idee, dass man Lichtquellen mit WLAN-Quellen verbindet, damit überall, wo Licht, dass man es direkt ans Lichtsystem einspeist. Das ist praktischer, es verbindet halt. Ja, aber das Problem ist, wenn du es halt dann dein Handy in der Hosentasche hast, dann kommt halt kein Licht durch. Deswegen müssen alle durchsichtige Kleidung tragen. Und dann kommt ein neues Zeitalter der menschlichen Evolution, bricht dann an. Oder, also ich meine, glaubst du, nee, Quatsch, natürlich wird es immer Kleidung geben. Ich war gerade fragen, ob wir irgendwann einfach keine Kleidung mehr tragen. Weil wir irgendwie alles in uns eingebaut haben. Wir haben dann früher hatten wir wesentlich mehr an. Mittlerweile. Aber ist doch lustig, wenn man sich jetzt Filme anguckt. Ich habe mir neulich, letzte Woche, Blade Runner von 79 angeguckt. Und es gibt auch noch andere Filme. Als sie damals. Okay, wir können schon auch über einzelne Filme reden. Aber Blade Runner zum Beispiel, auch alles, was da Videotelefonie, wahrscheinlich als sie es damals gedreht hatten, dachten sie, oh mein Gott, wir sind so krass, wir tun so, als ob wir jetzt. Und es ist halt für jeden. Und jetzt auch die ganzen Livestream-Apps, Meerkat und so, und Periscope, ich weiß halt noch nicht so richtig den Sinn und Zweck. Stimmt. Wir hätten Meerkatten können. Wir sind Idioten. Die nächste Folge vielleicht. Ja. Nee, aber die Dokumentationen aus der Vergangenheit, die die Zukunft widerspiegeln wollen. Also es gibt zum Beispiel aus 74 oder so gibt es eine Dokumentation im ZDF, wie die damals sich die Zukunft vorgestellt haben. Und wenn man sich das heute anguckt, ist es einfach total lustig anzusehen, wie die halt mit ihren begrenzten Mitteln versucht haben, sich die Zukunft vorzustellen. Aber viele technische Sachen sind ja dann wirklich so. Ja, aber die haben halt, wenn die neue Fernseher zeigen wollen, haben die halt ihren alten Röhrenfernseher genommen und den halt silbern angemalt, weil es einfach eine Zukunftsfarbe ist. Es ist ja eigentlich per Definition relativ unmöglich. Es ist unmöglich. Es ist ja ein sehr ambitioniertes Unterfangen. Also Leute, es sei denn, man hat einen DeLorean und reist in die Zukunft. Das habt ihr mal wieder vergessen. Wollen wir noch mal ganz kurz, dass ich euch zeige, dass einen Stern, der meinen Namen trägt oder deinen Namen trägt, dass das, dass das die Melodieführung Musikanalyse ich von Albano und ihr müsst du mal. Also warte, ich spiele ganz kurz den Jingle ein. Ja. Achtung, jetzt kommt unsere Rubrik die Musikanalyse. Die Musikanalyse. Und diese Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema Ein Stern, der deinen Namen trägt. Der Künstler DJ Ötzi hat uns ein kleines Referat vorbereitet. Viel Spaß dabei. Gleich kommt's, am Anfang ist es noch nicht. Ist es noch nicht am Anfang? Und der nächste, das ist Ein Stern. Ach du Schande! Hört es sich so an? Hört es sich so an? Das ist die erste Investigativgeschichte in diesem Podcast. Hört es sich so an? Herzlichen Glückwunsch. Das total so. Boah, was machen wir jetzt? Was ist der nächste Schritt? Was wir behalten es für uns? Wir waren noch nie so weit. Leute, komm! Hey, jeder meldet sich. Jeder, der was sagen will, meldet sich. Nee, der kriegt diesen Redestein. Okay, Olli, du hast den Redestein. Also, wir machen die App-Statement und werden das als erstes. Ja, weg den Redestein. Nein, wir machen einen Schal mit Taschen, damit man Sachen in seinen Schal stecken kann. Ja! Okay. Wir verkaufen diesen Beitrag am Monitor, weil ich glaube, das ist ein Riesending. Blurred Lines wurde geklaut. Milliarden waren da drin. Ja, aber Robin Thicke hatte auch einen Hashtag. Wir brauchen erstmal einen Hashtag. Hashtag. Ein Stern, der den anderen Namen trägt. Ist zu lang. Wir machen Hashtag P für Hashtag Podcast UFO. Olli. Ich war heute bei einer Beerdigung. Hashtag P für das Podcast UFO, damit wir unsere Ideen weiter verteilen können. Olli, was ich dir noch fragen wollte. Also jetzt, wenn man so, du bist ja Privatier, du hast ja ausgesorgt. Also gibt's dann auch so, sag ich mal, kulturelle Projekte, die man sich vornimmt? Jetzt mal zu sagen, so, ich fange jetzt an zu malen. Ich lese einen Garten. Jetzt Nietzsche. Hast du einen Garten? Ja. Einen Zen-Garten. Und meine Idee ist, ich will innerhalb der nächsten 2 Jahre, wenn mein Sohn sein Abitur fertig hat, möchte ich auf jeden Viel Fall Erfolg. Woanders. Wie alt ist sein Sohn? 14. Na, wie alt wird er sein, wenn er in 2 Jahren sein Abitur Scheiß macht? Idiot. 34. So, 16,5. So. Und ich will auf jeden Fall dann nochmal in eine andere Stadt ziehen, als in der ich jetzt gerade wohne. In welche und Stadt? Da, weiß ich noch nicht. Mich interessiert der Sohn viel mehr. Ich will unbedingt einen. Gute Noten. Mein Sohn hat mal von dir eine reinbekommen in einem Einspielerdreh, aus Versehen. What? Was? Okay, red weiter. Ja, okay. Aber das war ein Spiel. Ach du Schande, ist ja das geil. Das war der, ist oder? Eine geile Geschichte. Das war mein Sohn, genau. Der eine Polizist, aber egal. So, und. Nee, was hat er für der Cast? Hat er für der Cast? Wir hatten selber. Jetzt hört doch mal okay, zu. Okay, erzähl erst mal. Ich will einen. Also mein Ziel, und das meine ich wirklich im Ernst momentan, kann auch sein, dass es später mal anders ist, aber ich würde gerne so eine Art, und das meine ich wirklich, auch wenn ihr jetzt gleich darüber lachen werdet, einen Gnadenhof aufmachen, wo du halt einfach Tiere aufnimmst und einfach denen ein gutes Leben bereitest. Und das finde ich einen schönen Inhalt und deswegen möchte ich das machen. So. Nee, das ist gut. Warum haben denn Tiere ein gutes Leben verdient? Weil sie keine Scheiße machen. Warum weil haben sie, nicht, weil sie nicht lügen, sie nehmen dich so, wie du bist. Jetzt könnte man das anders, das ist das Totschlagargument. Sollte man sich jetzt nicht erstmal um die Menschen kümmern, denen es schlecht geht? Ja, nee. Ist nicht meine Meinung. Es ist halt die Stimme des Volkes. Die Menschen haben, glaube ich, schon ziemlich oft einen Schuss vom Bug bekommen, haben so viel Scheiße schon gebaut und immer wenn du denkst, ja, so jetzt Tiere, auch schon Tiere viel haben auch schon ein bisschen Scheiße gebaut. Ich meine, okay, damals das trojanische Sache in Uganda, Pferd, aber das trojanische Pferd, das hat ultra viel Scheiße gebaut. Ja, das ist richtig, ja. Das hat einfach, Garfield zum Beispiel. Hat halt sehr viel kaputt gemacht. Die Chipmunks. Das HB-Männchen. Ja. Was? Und ich meine, die Menschen haben nicht die Dinosaurier ausgerottet. Just saying. Ja, aber auch der Dinosaurier hat den Dinosaurier nicht ausgerottet. Ich glaube, es war ein Meteorit. Das wissen wir nicht mehr. Das ist nur deine Meinung. Doch, doch, doch. Da waren auch schon die Säugetiere mit im Spiel. Dodo. Ja. Der Dodo-Fisch. Ja. Da waren die Menschen noch nicht da. Archaeopteryx. 99% aller Spezies, die es jemals gab, sind ausgestorben. Ja. Davon haben die Menschen vielleicht, sagen wir mal, 80%. Ja, aber die restlichen 29. Aber ich glaube nicht, dass 19. eine andere Spezies so viel von ihrer eigenen Spezies kaputt gemacht hat. Kannibalismus, drittes von Kannibalismus. Ja. Im weitesten Sinne, Kriege, Morde. Genau. Ja. Das machen jetzt Tiere nicht so in so einem Umfang, glaube ich. Es Zitat, nur so Olli Schulz. Ja, du musst immer einen anderen. Es gibt, glaube ich, nur so eine Gorilla-Geschichte, wo die so ihr alles so verteidigen. Jetzt mal eine gute Frage. Du bist ja sehr tierlieb, ne? Hier höre ich ja so ein bisschen im Subtext raus. Jetzt folgende Situation. Scharfe Deduktion. Und zwar Sherlock. folgende Situation passiert. Wow. Du gehst spazieren. Ja. Du hast dein iPhone in der Hand, hörst du irgendwelche lustigen Soundeffekte an, spazierst du spazierst du an einem See entlang, du siehst einige Enten, ein paar Eichhörnchen, vielleicht ein kleiner Fuchs steckt vielleicht. Ein Schwan, der Fuchs steckt vielleicht seine Schnauze kurz hinter einem Baum hervor und sagt Hallo. Jetzt passiert folgende Situation. Du siehst ganz viele Enten, die plötzlich angeflogen kommen, auf einen Punkt in der Wiese und dort anfangen, Radau zu machen. Du läufst hin und siehst, das sind ganz viele Erpel, die gerade eine Ente vergewaltigen. 20 Erpel, die eine Ente vergewaltigen. Das Wort Erpel ist sehr geil. Ein sehr tolles Wort. Ich hoffe, dass das wie Füße geblutet. Ente vergewaltigen. Ente geblutet. Vergewaltigt. Ende, du guckst hin, Jens. Erpel vergewaltigt. Ente wird vergewaltigt. So, hast du jetzt eine moralische Verpflichtung, der Ente zu helfen oder nicht? Ich glaube, das würde ich spontan entscheiden. Oder lässt man der Natur seinen Lauf? So funktioniert einfach Moral nicht mehr. Doch, aber natürlich. Nein, Olli Schulz. Du hast der große Satz von Immanuel Kant. So funktioniert Moral nicht. Das ist der große Satz von Immanuel. Das ist der große Satz. So funktioniert Moral nicht. Olli. Du kannst nicht sagen spontan. Nein, das ist unmoralisch. Das ist der große ich kenne den Satz von Kant, verfickt nochmal. Der große Satz von Kant ist: Kant! Muss ich spontan entscheiden? Muss ich spontan entscheiden? Ist der große Satz. Nein, es ist genau nicht. Kant sagt genau das Gegenteil. Kant sagt, dass Moral objektiv ist. Verdammt nochmal. Meine subjektive Empfindung generell ist so, dass ich denke, alles, was die Tiere machen, ist schon immer richtig so. Und alles, was die Menschen machen, ist immer. Also bei Tieren ist der Mensch auch ein Tier? Nein. Gut. So. Ja, einfache Frage, einfache Antwort. Mein Gott, kann man nochmal reinwerfen. Ist der Kühlschrank nicht auch ein Flugzeug? Also es ist, also ich glaube, Tiere machen alles aus einem Instinkt und das wird schon immer seine Richtigkeit haben, jedenfalls mehr als bei Menschen, weil Menschen ganz anders, glaube ich, berechnen. Aber die Ente leidet doch genauso. Es macht doch keinen Unterschied, ob jetzt ein Mensch auf die Ente eintritt oder Erpel auf die Ente eintritt. Die Ente leidet und darum geht's doch. Das ist doch Sympathie mit dem Wesen. Ich glaube, dass generell das Beispiel ein bisschen, also Ich glaube auch nicht, dass viele Erpel eine Ente vergewaltigen. Ja, das ist doch, das ist so passiert, da habe ich Quellen dafür. Ja, okay. Genau. Nein, ich würde natürlich der Ente helfen. Der große Erpelanfall von 1993. Ja, von Ulaanbaatar damals, das Erpelmassaker. Ja, klar. Nein, also ich finde es natürlich generell nicht gut, dass irgendwas kaputt gemacht wird oder tot gemacht wird. Auf der anderen Seite finde ich es ja dann, deswegen bin ich ja da auch noch in so einem Prozess, natürlich esse ich dann auch Fleisch, ne? Und dann weiß ich aber auch, dass da ein Tier gelitten hat. Ich glaube, ich wäre gerne Vegetarier, aber du isst doch auch eher Fleisch aus Käfighaltung, weil du sagst, die hatten ein Scheißleben. Dann ist es auch nicht so schlimm. Die haben sich auf die Axt gefreut, die haben gesagt, mich bitte zuerst, Freunde. Die waren froh, dass sie tot sind. Das ist doch, oder? Nee. Nee? Sondern? Ja, genau, das Gegenteil. Aber ist es nicht total lame, dass die Tiere ein gutes Leben haben, um dann am Ende getötet zu werden? Ja, generell die raffen das doch. Die sind doch nicht doof. Die wissen doch, warum sie in dem Käfig sind. Glaubst du nicht, dass sie die Frage Die merken auch freuen. Nee, ganz kurz. Also, zum Beispiel Hühner. Leben zum Beispiel, die haben auch zwei Tage an einem Tag. Also, die haben den Tag, bei denen hat er nur 12 Stunden, damit die 2 Eier legen. Ist halt so. Da wird halt das Licht ausgemacht. Die kennen ja kein anderes Leben. Also, ja. Ich habe immer das Gefühl, also generell ist das alles klar, scheiße. Klar, also, es ist total scheiße. Was der Mensch da macht. Aber und die das kennen ist aber das auch ja so, nur. Ja, aber es ist ja gesellschaftsfähig. Ja, ich glaube, ich akzeptiere es so, wie wenn man jetzt wieder dann mit ein paar Leuten an einem Teich wohnen würde und dann muss man irgendwie überleben. Und dann müsste man den Sachen, ganzen Tag Enten vergewaltigen? Nee, man isst ja dann einfach Sachen, um zu überleben. Ob das jetzt Getreide ist, was ich ja auch weglasse, oder andere Sachen. Kann natürlich dann auch mal ein Tier sein, was man dann jagt. Und dann ist es halt so. Aber was der Mensch da draus gemacht hat und was ja trotzdem einfach nur wirtschaftlich und industriell gesteuert ist, ist halt trotzdem moralisch, finde ich, trotzdem sehr fragwürdig, weil es einfach auch nicht gesund ist für den Planeten und für alles. Jetzt sagen alle, ihr müsst Bio kaufen. Aber so viel Bio, wie jetzt gerade verkauft wird für so viele Milliarden weltweit, so viel Bio kann es gar nicht geben. Also, da wird auch so viel Geld gemacht, ne? Da wird auch so viel Geld gemacht, glaube ich. Ich habe keine kleinerlei Stütze dafür. Ja. Ich habe einfach mal jetzt radikal. Ja, was? Lieferheld.de? Lieferheld ist super. Gibt es da auch schon Bio? Nein. Das wäre was. Können wir machen bei die Statement-App? Man kann bei. Ja, genau. Aber und Lieferheld, und wo man Trinkgeld eingeben kann. Also, wenn man Leute. Das ist immer doof. Das muss man einfach dem so in die Hand drücken. Ja, mache ich auch dann manchmal, wenn ich dran denke und ich genug Geld habe. Aber sonst, also bei Pizza.de kann man zum Beispiel. Kommt eigentlich noch. Also, hast du nochmal da bestellt? Nee, da habe ich mich nie mehr getraut. Okay. Hast du dich bei PayPal mal beschwert für diese Aktion? Nee, nein, habe ich nicht mehr beschwert. Aber ich hab mal angenommen. Ich bin so ein Schisser, so ein Riesenschisser, der dann einfach sagt: Okay, lass uns das einfach ruhen und ich mache das nie wieder da. Angenommen, du läufst mit deinem Hund den See entlang. Ja. Und dein Hund greift jetzt die Ente an und will sie vergewaltigen. Greifst du dann ein? Natürlich. Warum? Warum macht das einen Unterschied? Ich würde auch bei den anderen Sachen eingreifen und das nicht zu. Also, dass das passiert. Du würdest eingreifen? Ich würde immer eingreifen. Was ist, wenn es jetzt keine Ente ist, sondern Wurm? Ich glaube, es wäre anatomisch nicht möglich, dass Erpel einen Wurm vergewaltigen. Vor allem für viele. So, das probieren wir jetzt aus. Ronny, bring mal die Ente rein. Chantal, komm mal jetzt noch mal rein. Chantal, in größeren Maßstab geht das aber auch schon. Ja, Ich glaube, wir kommen da nicht weiter. Vielleicht können wir da auch einfach die Leute, was ist die Follower fragen. Was ist das komplexeste Tier, ja, die antworten nicht, das du jetzt auf der Stelle töten würdest? Das komplexeste Tier, ja, das ich töten würde? Ja. Aber ich will doch gar kein Tier töten. Ah. Also, aber angenommen, hier ist jetzt die erste Frage. Darf er sie seinen Namen verraten? Nein. Es sind echt wahnsinnig schlechte Follower, die wir da haben, die auch ganz komische Fragen stellen. Wie lange machen wir denn jetzt eigentlich noch? Weil ich, ja, wenn du nicht auf meine Fragen antwortest, dann können wir es auch lassen. Tja, dann. Warte, ich glaube, ich habe noch eine Frage. Ich will noch kurz eine Frage dir stellen. Noch, ja. War das der Hans Zimmer? Bäm. Das war der Inception. Das war der Inception Hans Zimmer Signature Move. Genial. Aber das ist auch, Ria de Rien, ne? Nur ganz langsam abgespielt. Weil in Inception. Nein, das ist ein riesen Brass-Section. Ah, ja. Nein, doch, in Inception spielen die doch immer diese Musik ab, wenn sie in diese Traumwelt gehen, ne? Ria de Rien. Ja. Na. Ja, ist ein altes französisches Chanson. Ja, und in der Zeit, im Traum, läuft die Zeit ja langsamer ab als in der echten Welt. Und das Inception-Theme ist einfach nur. Doch, es ist extrem langsam. Ich hab die Aufnahme gesehen, es gibt ein YouTube-Video. Dadurch wird es doch auch tiefer. Aus. Halt, stopp! Ich habe nämlich die Aufnahme gesehen von diesem riesen Brass-Orchester, wie die das, diese Score aufgenommen haben. Das ist eine tolle Dokumentation drüber. Ja, aber von der Melodie her. Vielleicht. Ja. Ich ruder vielleicht zurück. Ja, merkst du. Du müsstest jetzt noch zweimal nachfragen. Sehr dünner Ast, ich gebe komplett auf. Zweimal nachfragen und ich gebe auf. Nun ja, wer nicht aufgegeben hat, ist tatsächlich Oliver Mark Walter Petzokart. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank, unser erster Stargast tatsächlich. Und dann fangen wir direkt. Vielen Dank. Es war mit der Creme der Creme. Das ist echt der entspannteste Prominente Deutschlands. Der was? Der entspannteste oder entspannteste? Der entspannteste. Ach, schade. 70-30. Wir müssen noch kurz auf dem Teppich bleiben. Ja. Na gut. In dem Moment erscheint eine Sonnenbrille in deinem Gesicht und die Musik erscheint. Yeah. Also danke, dass ich da sein durfte bei euch. Hier heute im Freestyle. Wir sollten noch freestylen. Das vielleicht. Hattet ihr schon mal gemacht und ich finde. Es läuft. Bleib bei deinen. Bei deinen Erpeln. Genau, bei deinen Erpeln. Schuster, bleib bei deinen. Oli P., vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Mein Jingle noch zum Rausgehen. Habt ihr noch einen? Vielen Dank. Das war Oli P. Bis zum nächsten Mal. Das Podcast-UFO hebt ab.